Mehr kann man dazu nicht sagen, aber ich warte ein bisschen, bis du sagst, wann was denn. Trink noch mal einen Schluck. Ich muss eh gleich gegeben. Hast du ein Lied auf Petto? Petto? Hast du ein Lied im Petto? Scratchy gerade. Hier ist DJ Blut im Stuhl. Und mein Freund aus Argentinien, DJ Letzte Rille. Allerletzte Rille. What's up? Everybody, what's up? Okay, ich starte jetzt voll durch. Wir senden ab UKW Quint 8, 90,6 MHz. Startzentrale bitte melden, ich schalte um. Hier ist die Startzentrale. Wir haben verstanden. Alle Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Die Starterlaubnis ist freigegeben. Achtung, Achtung, wir geben Startkommando. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. So. Geld eigentlich? Ob ich noch was habe? Geld? Ja. Nee, da du mich ja verklagen wolltest, habe ich mir nur gedacht, komm, mach ruhig, ich sehe nichts holen. Jetzt ist auch noch das Schlimmste passiert. Na. Das Allerschlimmste. Nee. Ja, da gucken wir, ja, da gucken wir gestern Man in the High Castle. Kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, nicht gucken, auf gar keinen Fall gucken. Ganz, ganz, ganz furchtbar produziert. Ganz, ganz, ganz furchtbar. So viel zu The Man in the High Castle. Dasselbe dachte sich wahrscheinlich auch unsere Hauptsicherung im Wohnzimmer. Der hat sich gedacht, diese Serie ist so unfassbar scheiße gemacht. Da jage ich mal richtig einen durch und zacki Bombi, Fernsehermarsch. Tja. Der komplette Fernseher? Ja, wenn man ihn jetzt anmacht, dann surrt der. Er geht zwar noch, aber er surrt. Also, und ist dann nochmal ausgegangen. Dann hat er nochmal die Sicherung rausgevögelt. Vielleicht hast du nur den falschen Sender drin. Wenn es da einfach nur surrt, guck mal, ob es RTL ist. Sind es bunte Bilder und surrt? Wenn es RTL ist, da macht mein Hirn schon automatisch die Sicherheits... Ich dachte, vielleicht ist das ein Sicherheitsmechanismus in deinem Kopf, dass es eine Sicherung bei dir ist, die durchgebrannt ist. Ja. Ja, so ein Selbstschutz sozusagen. Der RTL-Sicherung, Selbstschutz. Aber mal ganz im Ernst, willst du jetzt eine RTL-Debatte aufmachen? Nee, wieso soll ich eine Debatte, also das verstehe ich ja gar nicht. Was will ich denn da eine Debatte aufmachen? Ich weiß es nicht. Immer wenn ich zu diesem Thema RTL irgendwie nicht angesprochen werde, sondern wenn es irgendwie zum Sprechen, zum Thema wird, dann bekomme ich so unfassbar tief, aus tiefstem Herzen Hass. Nee, das findet für mich überhaupt nicht statt, RTL. Doch, bei Lilly schon. Die guckt nämlich GZSZ. Ja, das also jetzt kann man fast schon sagen, dass das bei mir ja dann gar nicht so Riesenauswirkungen hat, wenn die Lilly bei dir GZSZ guckt. Nee, also bei mir findet RTL nicht statt. Und man bekommt natürlich schon mit. Also wir nehmen es in der Regel auf und sie guckt es, wenn ich nicht in der Nähe bin. Aber man bekommt natürlich dann schon mit, wenn da irgendwelche Teaser zum Bachelor kommen oder zum Dschungelcamp oder so. Und da denke ich mir wirklich... Mensch, was ist denn mit diesem Land los? Weißt du, das bekomme ich immer nur mit, wenn ich auf Twitter irgendwas darüber lese. Habt ihr denn nichts zu tun, Leute? Ist euch euer Gehirn so scheißegal oder was? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber dass es solche Sendungen gibt, das ist ja relativ leicht zu erklären. Ich meine, die sind billig zu produzieren und die Leute gucken's. Ja, aber ich bin ja so froh, dass er seit Jahren RTL da mit den Ratings zu kriseln hat. Das ist auch wirklich der Hauptgrund, warum ich DWDL bei Twitter abonniert habe. Jetzt habe ich wieder gelesen, ich bin da auf dem Laufenden. Der Bachelor hat die schlechtesten Ratings, seit es den Bachelor gibt. Und das finde ich so, das freut mich. Da bin ich wirklich so abgrundtief böse und schadenfroh, dass es diesem Scheißsender so schlecht geht. Ich glaube, oder schlechter geht. Wenn es den überhaupt mit Sicherheit. Also Moment mal, da habe ich ja gleich schon mal den passenden Einspieler für solche Situationen. In Zukunft, wenn einer hier nicht ausreden darf, dann läuft folgender Soundbite. Get your ass out of here. This is my press conference. Fuck out of here. So, jetzt kannst du ausreden. Haben jetzt DC die Geschichte oder was war da? Erstens mal war ich noch nicht fertig. Zweitens einmal bin ich noch nicht fertig. So, wo war ich? Wolltest du jetzt erzählen, warum RTL so in den roten Zahlen deiner Meinung nach steckt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Da hast du mir jetzt was in den Mund gelegt, was völlig falsch ist. Ja, Michel Friedmann, Entschuldigung. So sieht es nämlich aus. Dem geht es mit Sicherheit noch am besten, diesem Drecksender von allen öffentlich-rechtlichen. Nee, was sind das? Privatsender? Nee, ist schon ein öffentlich-rechtlicher Privatsender. Ein öffentlich-rechtlicher Privatsender. Aber den geht es halt nicht mehr so gut wie bei der WWE. Den geht's auch im Prinzip so schlecht wie wahrscheinlich von den Ratings lange nicht mehr, aber die machen Kohle wie sonst was. Weißt du, das ist wahrscheinlich dasselbe Beispiel. Nee, qualitativ. Ich sage, dass RTL deswegen Probleme hat, weil die gerade so ein bisschen den Zug verpassen. Also das ist ja so ähnlich wie bei Zeitungen und Zeitschriften. Du kannst dich nicht mehr nur über Werbung finanzieren, dann haben die Leute keinen Bock drauf. Weil zum Beispiel Netflix zeigt dir halt, wie du Serien gucken möchtest und gucken willst und dementsprechend. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich viele Leute mittlerweile Festplattenrekorder haben, sich ihre Sendungen aufnehmen und vorspulen, genau. Und das wissen ja auch die Werbetreibenden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum so Sender wie RTL immer mehr Probleme haben, ihr eigentlich, sag ich mal, früher so erfolgsversprechendes Finanzierungsmodell noch so ergiebig zu bestreiten. Also ich glaube immer noch, dass die genügend Geld verdienen, aber die richtig fetten Jahre sind natürlich vorbei. Also wurde, weiß ich nicht, wenn du früher bei Helmut Thoma wahrscheinlich ins Büro gegangen bist, da hast du vorher erstmal 12 Kilo Koks irgendwo wegziehen müssen und 45 Tussis vögeln können, so in der Art. Also ich kenne nur Dieter Thoma und das war für mich immer der größte Skisportler aller Zeiten. Der hat doch, ist er jetzt Manager beim FC Bayern, oder? Dieter Thoma ist Manager beim FC Bayern. Das ist der, oder? Ja, das ist der. Ja, das ist schön. Das, ja. Ja, nee, also das RTL-Ding da, das ist mir echt wirklich völlig Latte. Da kommt nichts, da kam nie was, wenn man mal ehrlich ist. Also es gibt für mich immer nur eine Ausrede und das ist, wenn man jünger ist, dann blickt man es noch nicht so. Und die mache ich auch für mich geltend. Ja, ich habe früher natürlich auch RTL geguckt, aber mittlerweile gibt es nichts, was mich an diesem Sender irgendwie interessieren könnte. Mit Abstrichen gab es das Dschungelcamp mal eine Zeit lang, das mich interessiert hat, aber das war halt nach zwei, dreimal gucken dann für mich auch durch. Ja. Und es gibt einfach nichts, was ich da gucken möchte. Und das liegt noch nicht mehr so sehr inhaltlich an dem Programm, sondern es ist die Werbung, die mich wahnsinnig macht. Das geht mir schon bei Sky so auf die Nüsse. Und ich find's von Sky eine extreme Frechheit, dass die da während Fußballspiele auch immer noch ihre Overlay-Werbung da reinklatschen. Genau, diese Overlays sind eine wirkliche Frechheit, muss man wirklich sagen. Es fing ja schon damit an, dass die öffentlich-rechtlichen Werbung angefangen haben. Am Anfang war es ja noch so, als ich des Fernsehens mächtig wurde, dass es beim ARD, ZDF und Co. und Dreisat und NDR keine Werbung gab. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es gab immer bei ARD und ZDF Werbung, jedenfalls als wir geguckt haben, Chris. Das kann ich dir versprechen. Gab es immer Werbung? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Ich meine, es gab mal eine Zeit, wo es keine Werbung gab. Es ist, ab einer bestimmten Uhrzeit gab es keine Werbung mehr und das wurde nach hinten ausgedehnt. Früher war es, glaube ich, bis 18 Uhr oder so. Das kann sein. Also man durfte nur Werbung zeigen. Ach, das kriege ich jetzt nicht zusammen. Auf jeden Fall haben sie das ein bisschen, diese Zeit, in der sie Werbung zeigen können, haben sie so ein bisschen ausgedehnt. Aber Werbung gab es schon immer. Also jedenfalls schon immer, seitdem ich gucke, also seit mittlerweile 19 Jahren. Also da gab es immer Werbung. Ich bin gerade auf rtl.de. Ach nee, komm, hör auf, ey, das brauchst du mir überhaupt nicht mitkommen hier. Wenn ich das alles sehe. Nee, jetzt pass auf, da wird mir gleich kotzübel, wenn ich da über so einen Scheiß reden muss. Nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Das ist ein Thema, das ist auch so sinnlos. Das ist wirklich, nee. Ja, das ist wie der Kampf gegen die Drogen. Du kannst ihn nicht gewinnen, du musst ihn aber führen. Ja, das stimmt ja nicht. Natürlich stimmt das. Nee, stimmt nicht. Das sind so Floskeln, die einfach nicht richtig sind. Und du musst ihn führen. Nee, du musst ihn eben nicht führen, dann gewinnst du ihn. So einfach ist es. Wenn du den Kampf gegen die Drogen aufgibst und das Ganze legalisierst, gibt's keinen Kampf mehr gegen die Drogen. Weil den Kampf gegen die Kriminalität gibt's nur, weil Drogen illegal sind. Ja, natürlich. Willst du also Crystal Meth legalisieren? Ja. Ich würde jede Droge legalisieren. Jede. Gut. Weil ich viel besser kontrollieren könnte, wer diese Drogen kauft. Erstens. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass die jetzt alle Menschen dann in so einen Zombie-Mode verfallen und sich Crystal Meth reinwichsen. Ich würde jede Droge dekriminalisieren. Ich finde es fürchterlich, dass man nicht dass man den Menschen, also dass man das so abgrenzt, ja, der Mensch darf sich praktisch mit Alkohol töten und kaputt machen, aber mit anderen Drogen nicht. So, und es sollte, aus meiner Sicht sollte das so sein, dass jeder darüber selber bestimmen kann. Und es gibt, muss natürlich dann Institute geben, die das, oder Institutionen, die das so ein bisschen überwachen. Es gibt ja auch manchmal Kinder, die mit im Spiel sind. Ich möchte das ja nicht, man muss ja da mal aufpassen, wenn man so eine Äußerung tätigt wie ich. Ich sage ja nicht, dass ich es geil finde, wenn sich irgendwelche Eltern, weiß ich nicht, zulöten mit Heroin und daneben spielt das einjährige Kind mit der eigenen Scheiße. Ja, ja. Da finde ich natürlich nicht geil. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es nicht schon genügend einjährige Kinder gibt, die mit ihrer eigenen Scheiße spielen, währenddem die Eltern nebendran entweder besoffen sind oder trotzdem Heroin nehmen, weil sie sich's halt über illegale Wege beschaffen müssen. Die Frau sich vielleicht noch prostituieren muss, der Mann klauen muss und man immer in so einem sehr fragwürdigen Milieu sich aufhalten muss, um das Ganze zu konsumieren. Und das ist genau das Problem an Drogen, dass man das so überkriminalisiert, aus meiner Sicht, ja. Ich hatte gerade meinen persönlichen Drogentrip. Wieso? Ich habe gerade hier mein Glas genommen und habe aus dem Augenwinkel gesehen, was, habe ich sie da weggenommen, das Glas? Warum schwimmen denn in meinem Glas Kartoffelscheiben, habe ich mir gedacht, wirklich. Aber dabei waren es Ingwerscheiben. Oh. Wirklich, ich habe gerade, das gibt's doch gar nicht, warum schwimmen denn da Kartoffelscheiben drin? Das ist, also manchmal kann einem aber auch wirklich die Natur die besten Streiche spielen. Aber jetzt mal im Ernst, Kartoffel, Ingwer geschält, kein Unterschied, wirklich jetzt. Ja, für mich wäre es wahrscheinlich noch nicht mehr optisch zu erkennen, was ist. Geschmacklich wäre es wahrscheinlich bei dir noch nicht mal zu erkennen. Doch, da bin ja ein absoluter Gourmet. Kartoffelsommelier. Ja, bin ich, absolut. Also, ja? Da so spricht man mich manchmal auch einfach nur an. Wenn ich zum Beispiel in so einen Dönerladen komme, dann sagen sie schon, oh, der Gourmet kommt wieder. Und dann geben sie sich natürlich besonders Mühe und ziehen extra so Kochschürzen an, die so einen bräunlichen Touch haben, gerne auch kariert. Das hebt ja das dann immer noch so ein bisschen. Und dann tragen sie dann so einen Kochhut, so einen albernen. Trägst du eigentlich auch so einen albernen Kochhut auf Arbeit? Nein. Was hast du auf, so einen Plastehut? Gar nichts. Das gibt's ja nicht. Ja. Wenn das rauskommt. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's gar nicht, oder? Das gibt's gar nicht. Ich hab... Riechen Würgereiz. Zu Recht, absolut. Wenn es wenigstens Flüchtlingshaare wären im Essen. Nein, jetzt auch noch meine verschissenen scheiß deutschen Haare. Also das ist wirklich widerlich. Hast du den Haarausfall? Nein, Gott sei Dank, also nicht im Kopfbereich, untenrum einen starken. Untenrum habe ich einen ganz starken Haarausfall, aber Gott sei Dank merkt man das nur bei Sachen, die ich direkt am Boden zubereite. Ja, das ist ja, was macht man direkt am Boden? Naja, eben Sachen, die du halt mit einem großen Löffel mit beiden Händen durchrührst. Marmelade. Weißt du, genau, wenn ich so 25 Liter Marmelade koche. Das ist richtig. Aber ich musste tatsächlich in meiner jetzt 10-jährigen Berufstätigkeit in diesem Job in der Küche nie Kochhüte oder sogenannte Speckhauben tragen. In meiner Ausbildung musste ich es am Buffet, da musste ich Kochhüte tragen. Kochhut. Sehr albern. Obwohl es manchmal auch eine gewisse Klasse hat, aber meistens dann so bei älteren Menschen, muss ich sagen. Junge Menschen mit so Kochhüten finde ich immer extrem albern. Und richtig albern ist es, wenn man in so einem relativ normalen Restaurant ist und plötzlich dann irgend so eine Pfeife mit dem Kochhut rauskommt und einem da das Essen hinstellt, dann denke ich immer, ja, jetzt komm jetzt. Aber das war jetzt halt kein normaler Laden, es war ein Laden, der irgendwie dann ein Jahr später einen Stern gekriegt hat. Ein Stern? Mhm. Sehr schön. Also das, da muss man ja mit Sicherheit auch, sage ich mal, so eine Currywurst ohne anbraten zu lassen, machen können, um so einen Stern absolut zu kriegen. Ja, wir haben es auch relativ einfach gemacht. Wir sind einfach das Restaurant, die Ole Dele, ist in einem relativen Bonzen-Eck. Aber da sagt man wahrscheinlich Bonzen. Einfach um sich von dem Pöbel irgendwie ein bisschen abzuheben. Genau. Wir sind richtige Bonzen. Das sind keine Bonzen, das sind schon so welche Bonzen, dass es schon Bonzen sind. Mhm. Und zwar sind wir einfach, dann hat die Chefin gesagt, geht mal kurz rum und holt uns einen Stern. Dann sind wir einfach um Eck gegangen und haben beim nächstbesten Mercedes einfach den Stern abgeknickt und dann haben wir uns einfach an die Wand genagelt. Natürlich. Mensch, das ist ja köstlich. Da kriegst du das Horn. Also wirklich. So, was mich aber viel mehr interessiert, Chris, ich weiß, man kann es ja wahrscheinlich ansprechen, du bist ja jetzt so gut wie Hausbesitzer. Also es fehlen ja wahrscheinlich jetzt nur noch ein paar Details, aber eigentlich bist du es ja schon. Nee, Details fehlen da nicht. Am 24.02. kommt sogar schon der Architekt für die Änderung. So, also er ist jetzt Hausbesitzer und gleichzeitig auch Besetzer, aber in dieser Konstellation ist das problemlos. Also es ist immer, wenn eins der beiden nur zutrifft, dann wird's ein bisschen interessanter, vor allem beim Zweiteren, aber wenn beides zutrifft, dann wähnt man sich sozusagen auf der sicheren Seite. Absolut. Und ich sag mal so, man muss vielleicht anders einleiten, wir haben uns am Sonntag auch ein Haus angeguckt, einfach nur mal so Interesse halber. Und man muss dazu sagen, hier in Baden-Württemberg, ich dachte, wir sind uns da so preislich ungefähr ähnlich. Mhm. Ich glaube aber, dass man hier in Baden-Württemberg, oder anders gesagt, ich weiß, dass man hier in Baden-Württemberg wirklich mittlerweile nochmal einen draufsetzt auf die ganze Sache. Hier kostet so eine 110 Quadratmeter Wohnung, nenne ich es jetzt einfach mal, die umgedreht wurde, auf den Kopf gestellt wurde und damit zur Doppelhaushälfte gemacht wurde. Aber natürlich, jeder Raum ist gerade mal so groß, dass man sich, weiß ich nicht, höchstens zu zweit drin aufhalten kann. Kostet halt auch nur eine 500.000. Also das ist gar nicht so teuer. Aber das alles ist mir eigentlich egal. Da hat sich für mich das Thema eh schon erledigt gehabt. Aber auf was ich jetzt eigentlich hier zu sprechen kommen wollte. Und ja, ich finde, das kam mir dann erst, als ich mit meiner Mutter so darüber gesprochen habe, dass es fast nicht möglich sei, sich ein Haus zu kaufen als normaler Mensch. Und dann kam mir schnell zu dem Punkt. Ich finde auch, das habe ich schon mal gesagt, ich finde diesen Ausdruck, Hauskaufen, finde ich so ekelhaft. Ja. Ich kotze das wirklich maßlos an. Auf. Ja, wir haben uns ein Haus gekauft, ja? Ja, wirklich? Chris, dann zeig mal her. Hä? Da kamen wir zu diesem Punkt, dass... Ich muss dich nochmal dich nicht ausreden lassen. Lass mal auf, du kannst dir doch einfach die Sachen merken und das dann hinten anführen. Nein, kann ich nicht. Die Leute fragen sich, Shopping-Outlet, Mode-Outlet und jetzt wieder zu Hause sind und die Frau des Hauses ist einfach zu erschöpft, schläft gerade eine Runde, von daher Gemach. Ich bin so froh, dass das jetzt hier wirklich eingereicht wurde, denn ich glaube, das hätte man wirklich nicht später erzählen können. Es gibt Sachen, die müssen sofort gesagt werden. So sieht es nämlich aus, und deswegen sage ich es ja. Das war sowas. Auf jeden Fall sind wir dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass man sich, glaube ich, in Deutschland nicht mehr richtig hocharbeiten kann. Denn wir kennen in unserem Umfeld niemanden, der sich ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung und die Eltern wohnen zum Beispiel zur Miete oder so. Kennen wir niemanden, gibt niemanden. Mhm. Alle, deren Eltern, sage ich jetzt mal, auch nicht viel haben oder keine eigene Wohnung haben, haben danach auch keine eigene Wohnung. Es gibt bestimmt so Fälle, hundertprozentig. Aber das ist eher die Ausnahme. Das ist das Erste. Und das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen scheiße, finde ich das, weil es führt dir halt einfach mal wieder vor Augen, dass du eigentlich machen kannst, was du willst, wenn du nicht so einen gewissen Backup hast, ja. Ja, Backup hast und so eine gewisse Vergangenheit, wird nichts mehr für dich drinne sein, sage ich jetzt mal so, was große Häuser oder sowas angeht. Ich meine, davon bin ich ja weit entfernt. Ich möchte ja keine großen Häuser. Aber was ich halt schon schön finden würde, wäre, wenn man so 60 Stunden in der Woche arbeiten geht, die Frau geht arbeiten, man hat ein Kind, dass man sich da ohne, dass man danach auf jeden Urlaub verzichten muss, am besten noch, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, nur noch beim Lidl sich die Lebensmittel kaufen kann. Also du weißt doch, was ich hinaus will, dass man praktisch eigentlich fast nicht in der Lage ist, sich ein Haus zu kaufen. Das liegt zum einen an den Preisen und ich glaube, wir haben das ja auch schon mal besprochen und zum anderen liegt es halt auch daran, dass man nicht so dieses, wenn die Scheiße in den Bach runtergeht, habe ich ja noch Mama oder Papa. Also ich meine jetzt, nicht, dass die einem dann das Haus kaufen, sondern dass man da zur Not ins Haus einziehen könnte oder man übernimmt das Haus. Und das ist uns wirklich bei vielen, die wir so durchgegangen sind, im Freundeskreis aufgefallen, das erleichtert diese Entscheidung eines Hauskaufs immens. Weißt du? Allein schon der Gedanke, ja, richtig. Was passiert eigentlich, wenn meine Mutter mal pflegebedürftig wird? Ja. So, die hat kein eigenes Haus. Also müsste ich dann irgendwie gucken, dass ich von ihrer Rente, also wenn ich jetzt so, sag ich mal, nur eine Wohnung habe, muss ich gucken, dass sie von ihrer Rente irgendwie eine Wohnung bezahlt? Pflegekräfte? Mhm. Also kannst du vergessen. Kannst du nicht stemmen. Weil ich kann auch nicht sagen, ich verkaufe meine Mutter ihr Haus und schicke sie dann ins Heim. ist ja auch eine Option für Leute. Absolut, ja. So, und das sind alles so Faktoren, die musst du ja heutzutage mit einbeziehen. Und dann kommst du relativ schnell darauf raus, dass es, wenn da kein Backup da ist, ist es ein Risiko. Ist natürlich, also ein größeres Risiko, sage ich jetzt mal so, als wenn da ein Backup da wäre. Was ich jetzt nicht möchte, dass du oder Leute denken, ja, der gönnt den anderen das nicht. Nee, für mich ist das eine Kritik an der Situation hier in Deutschland, dass wir so viel Geld eigentlich umsetzen und so viele Leute so viel Geld verdienen, aber sich das nicht so richtig durchschlägt. Das ist eigentlich mein Problem. Ich finde es toll, ich würde es super finden, wenn sich jeder Häuser kaufen könnte und noch größer. Mir ist schon klar, dass das sowas nicht möglich ist, ist alles klar. Aber es sollte zumindest machbar sein, als so wie ich, normale Familie, sich ein Eigentum anschaffen zu können. Wir könnten das, aber wir müssten auf viel verzichten. Ja? Mhm. Das ist sozusagen das Kleinvieh, das Mist macht. Das fängt halt dabei an, dass zum Beispiel Sky, sag ich jetzt mal, 40 Euro kostet. Das ist ein Handyvertrag mit einem ordentlichen 100 Euro Handy. Kostet. Ja, zwischen 80 und 100 Euro kostet. Ja. Natürlich werden wieder Leute sagen, ja, wenn du hier bei Fox Telinet 15 am Samstag um 3 anrufst, dann kriegst du, ja, leck mich. So Sachen sind das dann, die sich dann läppern, Fitnessstudio, Netflix, pipapo. Also du musst auf vieles verzichten, was dein Leben auch so ein bisschen lebenswert macht und was dir Spaß macht. Und dann kommst du da mit Sicherheit hin. Aber das, finde ich, kann es irgendwie nicht sein, weil... Das ist richtig. Ja, das finde ich ein bisschen schade. So, das hat mich sehr beschäftigt am Sonntag, weil man sich natürlich so hinterfragt, so... Was war der ausschlaggebende Grund? Als mir klar wurde, okay, ich habe das Haus, was wir uns angeguckt haben, gesehen und habe mir so gedacht, ja, könnte schon besser sein, aber mein Gott, wäre okay. Und habe gemerkt, selbst in dieser Kategorie ist für mich jetzt nicht zu holen. Ja? Halbe Million kann ich nicht zahlen, möchte ich auch gar nicht zahlen. So. Da ist ja auch das Abfinanzieren spektakulär. Also. Da würde ich einfach drauf spekulieren, dass ich vorher sterbe, dann wäre es mir egal. Nee, aber das ist für mich nicht drin. Und das war so der letzte Knackpunkt, weil ich mir schon ein paar Mal so Gedanken gemacht habe. Ich weiß nicht, kennst du Gottfried Benn? Nee. Ja, manchmal lese ich von dem so Sachen, der schreibt so Essays und so. Und ich habe manchmal so einen Anflug, das ist nicht melancholisch, es ist einfach so nachdenklich, nenne ich das jetzt mal. Da lese ich irgendwie immer gerne Gottfried Benn, ich weiß nicht warum. Und der hat mal so einen Satz gesagt, der mir dann immer in den Kopf kommt, wenn ich an so Punkte stoße, wo ich einfach merke, okay, da bist du finanziell, da kannst du einfach nicht mithalten. Das ist einfach so. Der heißt, lieber dumm sein und Arbeit haben, als schlau sein und Arbeit haben. Und das ist... Ja. Und smart ass bitch. Ja, und das kommt mir dann immer so in den Kopf. Weißt du, ich denke mir dann so, warum machst du dir Gedanken darüber? Wäre doch viel schöner, wenn es dir gar nicht so bewusst wäre dann und wenn du dir das dich selber so aufdröseln könntest, sondern einfach in deinem Trotz so vor sich hinleben, Miete zahlen und sich denken, ja, irgendwann sitze ich zu Hause und lass mir von meiner Tochter das Bier ans Sofa bringen. So. Aber momentan, also es ist sowieso, habe ich auch so das Gefühl, dass irgendwie jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, irgendwie sich ein Haus kaufen muss. Ist das bei euch auch so? Ja, aber ich komme wieder auf diesen Punkt zurück. Es sind immer Leute, die aus einem Umfeld kommen, in dem das normal war. Wie gesagt, das heißt, ich möchte gar nicht mit diesen Begriffen wie Rich Kids oder Bonzen, gar nicht. Bonzen, genau. heißt nicht auch so ein Wilfried Bonzen? Ist der nicht auch so? Wilfried Bonzi, das ist ein Fußballspieler, aber es gibt auch noch Bon für Bon, so macht das Sinn. Eine extra Portion Milch. Das ist schon drin. Was irgendein reiches Produkt, was ich nicht kenne. Ja, stimmt, das sind die reichen Kinderprodukte. Ihr kriegt nur die Kinderriegel, wir kriegen die Schokobons. Wir kriegen die alten Kinderriegel vor allem. Ja. Nee, also das ist wirklich... Das Problem so für mich, dass nicht so sehr, dass man sich da vorkommt, als wäre man Assi, sondern dass man keine Chancengleichheit hat, sozusagen, wie auch. Ich meine, wobei, weißt du, meine Mutter zum Beispiel, die ist Akademikerin, ja, die ist studierte Lehrerin, ist hierher gekommen, sagen die, erkennen wir nicht an. Sind ab sofort keine Lehrerin mehr, maximal Erzieherin. So. Ja, da hast du halt dein ganzes Leben, oder nicht dein ganzes Leben, ist ja Quatsch, aber da hast du lange dafür studiert, diesen Grad zu erreichen, hast auch als Lehrerin lange gearbeitet und die sagen einfach, nee, fuck you. Und zur damaligen Zeit war es ja nicht so, dass meine Mutter sagen konnte, ja gut, dann geh jetzt halt nochmal auf die Uni, sondern die hatte ein Kind und die sind hier frisch hergekommen mit nichts. Das heißt, entweder du arbeitest jetzt oder hast halt ein Problem. So. Und dementsprechend hat sie dann halt Kindergärtnerin gemacht und leitet da zwar jetzt auch einen Kindergarten, aber da wirst du halt nicht reich mit und du hast auch nicht dieselben Vorzüge, wie halt eben ein Lehrer hat. Ja, sicher, natürlich. Beamtenstatus etc. Brauche ich dir nichts zu erzählen. Ja, natürlich. Da hat sich bestimmt zunächst bei deiner Mutter auch so eine gewisse Niedergeschlagenheit und von Kopfgeschlagenheit breit gemacht, oder nicht? Wie kann das sein? Ja, meine Mutter hat das immer so bezeichnet mit, dass du dir vorkommst wie so ein Mensch zweiter Klasse in dem Moment. Ja. Weil du verstehst nicht so richtig, was jetzt, also das ist nicht so, dass die sagen, ja, sie haben stofflich oder fachlich gesehen einfach ganz andere Sachen gelernt wie wir, was ja wahrscheinlich gar nicht so abwegig ist in manchen richtig, Fächern. Was natürlich sein kann, na klar. Aber meine Mutter hat halt Mathe gemacht, also Mathelehrerin, war Deutschlehrerin. Also das sind so Sachen, weißt du, das wird sich jetzt nicht so extrem unterscheiden, ob du das jetzt in einem sozialistischen Land machst oder in einem kapitalistisch geführten Land. Also das ist, ja, da hinkt es für mich dann so ein bisschen. Wahrscheinlich ist es halt einfach so, man muss irgendwo diese Grenze ziehen und sagen, nee, entweder wir erkennen es an oder nicht. Weil wenn wir dann immer so Einzelfallentscheidungen machen müssen, dann kann natürlich sein. Aber, ja, natürlich. Und warum denn nicht da irgendwie so eine Art Adaptierung machen? Dass man sagt, das und das hat man im Studium gelernt und mit Sicherheit kann es sein, dass es irgendwie dann an dem einen oder anderen Fact fehlt, den du hier brauchst, irgendwie, der hier gefordert wird, dass man das dann irgendwie dazulernt oder so. Warum denn aber gleich denn degradieren die Personen? Ich müsste sie jetzt nochmal genau dazu befragen, aber soweit ich weiß, gab es sogar so eine Möglichkeit, da nochmal irgendwie auch durch Nachbildung oder Fortbildung sich da nochmal was drauf zu schaffen, aber es sah wohl damals so aus, als ob das eher ein komplizierter Prozess ist. Sonst, also wenn das jetzt einfach jetzt möglich gewesen wäre, hätte sie es auf jeden Fall gemacht. Nur damals war es halt so, die mussten Geld verdienen. Ganz einfach. Ja. Und mein Vater hat halt in dem Beruf, den er gelernt hat, hier nichts gefunden. Oder der wollte auch nicht. Der war schon zu Ostzeiten ist der immer LKW gefahren, weil das halt sein Ding war so. Und der wollte dann auch nicht jetzt in die Metallindustrie. Wobei, man muss eigentlich sagen, er wäre hier am besten Standort gewesen. Weißt du? Also der hätte ja locker einen Beruf vielleicht kriegen können, aber hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, das ist für mich die Welt. LKW fahren, Truck fahren. Da wären wir wieder bei dem dumm und Job haben. Ja, das kann ich auch so über meinen Vater sagen. Ja. Also wenn ich seinen Beruf gelernt hätte und dann hier, ich meine, das ist immer schwer zu sagen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass die alle schlecht Geld verdient haben. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ah, und ich weiß natürlich auch nicht, wie sah es damals aus? Hat der Daimler zum Beispiel überhaupt keinen eingestellt? Sind so Fakten, da kann ich nur drüber spekulieren. Man sagt dann immer so leicht, ja, du hast einen Metallerberuf, da musst du doch eigentlich versuchen. Ja, aber vielleicht war es gar nicht so leicht, wie ich mir das vorstelle. Ja. Aber nichtsdestotrotz, den Punkt, den ich halt für mich akzeptieren muss, definitiv ist, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, besonders viel Erbe irgendwo herkommt oder ich plötzlich, weiß ich nicht, jetzt zum besten LKW-Fahrer der Welt ernannt werde und das wäre natürlich das was. Fünffache verdiene. Hatten wir aber neulich das Thema. Du denkst von dir selbst, du sagst von dir selbst, du bist der beste LKW-Fahrer auf diesem Planeten. Du hast es in Deutschland würde ich mich schon zu einem der besten zählen, einfach weil, sag ich jetzt mal, die meisten unfassbar dumm sind und ich habe offensichtlich ein Talent bei den Sachen, die man so können muss als LKW-Fahrer, nämlich zum Beispiel rangieren und so. Ich weiß auch nicht warum, ich habe dir das ja auch schon gesagt. Ich sehe, okay, da muss ich hin und dann rangiere ich daran und ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie ich das mache. Und wenn ich andere dabei zugucke, denke ich immer, mein Gott, was machst denn du da? Das ist doch kein Glücksrad, an dem du da drehst. Also das ist wirklich, wenn du da manche dabei zuguckst, da zweifelst du daran, dass sie überhaupt einen PKW rückwärts fahren können. Also das ist wirklich manchmal irre. Ich meine, klar, auf die Autobahn drauf, da kannst du machen. Du hast wahrscheinlich noch nie eine Fahrschule besucht. Dich kann ich auf den LKW setzen. So viele Hilfsmittel, wie wir mittlerweile haben, müssen wir faktisch gar nicht mehr viel machen, außer noch ein bisschen nach vorne gucken. Aber selbst das müssen wir nicht mehr, weil sofort irgendwas ruckelt und brummt, wenn wir zu weit rechts oder links rüberkommen. Also das ist ja alles wirklich idiotensicher gemacht. Und es gibt nur noch so Situationen, sag ich mal, wenn du in enge Städte bist, wenn du rückwärts rangieren musst und so. Da muss man so ein bisschen sich Skills drauf schaffen, die aber auch nicht... Wie gesagt, ich habe nie geübt oder so, sondern... Das ist fast schon so eine Art Logik. Ich guck da hin, okay, da muss ich hin, jetzt fahre ich da hin und dann klappt das irgendwie. Und das scheint eher die Ausnahme zu sein. gibt viele gute Fahrer, aber ich bin natürlich, aber keinen so gut wie dich. Das muss man so sagen. Ist einfach so. Ich bin jetzt hier gerade, ich habe ja noch gerade in meinem Firefox noch den ein oder anderen Tab auf für einen neuen Fernseher. Mhm. Jetzt habe ich hier gerade einen Wireless Audio Speaker, kriege ich dazu geschenkt, wenn ich den kaufe von Samsung. Ist ein LED 163 cm curved. Curved natürlich, totaler Quatsch. Ja. Aber ich sag's dir nur, 4.999 €. Hm. Meinst du? Das würde ich nicht für einen Fernseher ausgeben, kann ich dir sagen. Eher einen neuen weg hinten, meinst du? Also, ich würde niemals für einen Fernseher mehr ausgeben als... Wo wäre meine Schmerzgrenze? Was hat denn unsere jetzt gekostet? Also, was heißt jetzt? Den haben wir ja auch vor 2 Jahren geholt. Ich glaube... 1005 oder 1006? 100. Naja, was ist eine Million? 100.000 oder was soll es sonst sein? 1.600 €, kann auch sein. Ach so, 1.600, ja. Also ich habe so um den Dreh rum. Ja, hat 1.700 gekostet. Ja, nee, das war, 1.600 ist schon zu viel für mich. Also 1.005 ist meine Grenze so. Nee, bei mir ist bei 1.000 jetzt die Grenze. Bei denen, was ich hier so alles sehe beim Durchklicken, ist das totaler Quatsch, mehr als 800 € dafür auszugeben. Ja, ich kenne jetzt die aktuellen Preise nicht. Bei mir war es ein Impulskauf. Also ich war halt im Shoppingcenter und bin dann in den Mediamarkt reingelatscht, weil mir langweilig war und habe mir gedacht, ach, das ist aber ein schöner Fernseher, Mensch. Den nehme ich jetzt mit und ja. So wie man es halt macht, ne? Ja, ich wusste, dass dieses Thema sowieso irgendwann auf mich zukommt, weil da hatte ich so ein Rausch, dass ich Geräte, die viel Strom fressen, einfach rausschmeißen wollte. Und mein Flachbildfernseher war relativ alt und dementsprechend ein großer Stromfresser. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich hier den. Und man verargumentiert sich das ja auch immer so schön. Guck mal, der hat ja schon AAA oder wieder A++. Ja, genau. Ja. Und zack, Mensch, das rechnet sich. Nach 45 Jahren habe ich das eigentlich schon rein. Also. Ja, genau, wenn du dir die nächsten 3 Fernseher holst, dann haben sich die alle irgendwann nicht amortisiert. Ja. Nee, also das ist ja, da kannst du dich halt auch dumm und dusselig bezahlen, logisch. Aber ich glaube, dass du wirklich, wie du schon sagst, so... zwischen 800 und 1.500 maximal, Euro irgendwas Gutes bekommst. Ja. Und dann, wenn man darauf Wert legt, holt man sich von mir jetzt noch irgendwie so einen Tonscheiß dazu. Ich brauche es nicht. Habe ich erst neu geholt zum Einzug. Ich habe es wirklich noch nie verstanden. Also ich habe es noch nie gebraucht. Ich habe noch nie einen wirklichen Vorteil so festgestellt, weil die Dinger ja meistens so schlecht... So, also ich hatte jahrelang eine Surround-Anlage mit so 5 Boxen halt, ne? Mhm. Totaler Dreck, du hast die ganze Kabelscheiße und so, habe ich rausgezimmert, jetzt wo wir umgezogen sind, bald wieder umziehen, habe ich mir einfach so eine Samsung Soundbar geholt und ich sage dir, tippidoppi, 250 €, bumm, hast da einen Subwoofer, hast da vorne diese Soundbar, 1A, hast natürlich keinen optimalen Surround-Sound, aber einen Top-Sound, muss ich wirklich sagen. Keine Kabelscheiße, du hast einfach da vorne diese Wurst liegen. Also ich habe mich da auch mal mit einem Typen unterhalten, dem ich jetzt so ein gewisses Audiogeschick, nenne ich es mal, zusprechen möchte. Also es ist so ein Boxenkünstler gewesen. Wenn wir früher irgendwas gemacht haben, musiktechnisch oder so, und wir brauchten jemanden, der Anlagen einstellt, dann war das der Mann. So. Und den habe ich ja auch mal drauf angesprochen, zu diesem Thema Soundbars, weil als ich den neuen Fernseher geholt habe, habe ich mir auch gedacht, ne, kann man sich ja mal holen. Jetzt ist das mit Sicherheit so, dass so ein Typ ganz andere Ansprüche hat und ganz andere Sachen hört. Aber der sagte zu mir halt, also unter 450, 500 Euro brauchst du dir nichts kaufen, das bringt gar nichts. Und das damit war für mich nichts, das. Ich vermisse ja nichts. Das ist immer für mich der Punkt. Es gibt nur einen Moment, wo ich auf Audiohilfsmittel zurückgreife, das ist beim Zocken. Da stecke ich meinen Sennheiser rein, weil das ist für mich dann einfach nochmal, das ist qualitativ so ein geiler Sound und der Kopfhörer ist 10 Jahre alt. Ich habe mir übrigens jetzt neulich für diesen Kopfhörer, das muss ich auch unbedingt erzählen, die haben sich über die Jahre diese Lederpolster, die da so dran sind praktisch, also die man sich auf die Ohren klemmt, die haben sich einfach so ein bisschen aufgelöst, wahrscheinlich durch Schweiß und ständige Reibung und so. Mhm. Und dann dachte ich schon, das ist doch so kacke, das Gerät funktioniert noch hervorragend, da müsste es doch einfach, das wäre so leicht, sich einfach so Dinger zu bestellen, die man da neu drauf. Geht das nicht? Ja, gibt's. Da habe ich auch gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja so toll. Habe ich mir die bestellt für 20 Euro, zack, 150 Euro für einen neuen Kopfhörer gespart. Ja. Weil diese Sennheiser HD25 Kopfhörer gibt's gefühlt seit 25 Jahren. Und ich kann dir sagen, ich habe in diesen 25 Jahren viele teure Kopfhörer durchprobiert. Keiner kommt an diesen Kopfhörer ran. Keiner. Wobei ich sagen muss, wenn jetzt junge Leute, die mit diesen scheiß Beats-Kopfhörern aufgewachsen sind, sich den HD25-Kopfhörer aufsetzen, denken die sofort, aber das sind ja viel zu viele Höhen und das ist ja viel zu klar. Ja, dabei ist es einfach, weil die Beats viel zu basslastig sind. Viel zu basslastig, aus meiner Sicht jedenfalls. Also es sind für mich nicht, für Hip-Hop wahrscheinlich super, aber keine ausgewogenen Kopfhörer. Ja, die muss ich hier mal kritisieren an der Stelle. Jetzt bin ich gerade auf saturn.de und was wird auf der Startseite proklamiert? Ja, weiß ich nicht. Lego Star Wars, The Force Awakens. Oh. Und der Scheiß wieder. Der Scheiß wieder. Lego Star Wars, echt. Meine Güte, das wird ja vielleicht schön. Wir haben gestern Lego Jurassic World durchgespielt. Beendet. War schön, ist ja. Durch. Ach, war das herrlich. Du, das glaubst du gar nicht. Eine Reise der Sinne, der Emotionen. Ach, was sage ich? Der Gefühle. Ich habe Uncharted beendet und wollte dich mal fragen, wie deine Top 3, Uncharted Top 3 aussieht. Du kannst ja noch überlegen, dann sag ich ja, mal. Ich sag's dir jetzt. Okay. 3, 2, 1. Meins. Oh, okay. Bei mir ist es 2, 3, 1. Also, das Dreier hat mich, es hat lange gebraucht, bis ich drin war. Es hat mich oft so richtig fast, also da war ich fast schon enttäuscht. Also, ja, weil ich war meine Erwartungen zu hoch. Aber nachdem ich dann dieses Schiff, das du ja als Computerspielgeschichte beschrieben hast. Ich fand's brillant, ja. Ja, man muss dazu sagen, das ist ja oft so, wenn wir miteinander reden, dass Sachen, die so Mainstream sehr abgefeiert werden, mich irgendwie nerven. Aber in dem Fall wusste ich es ja noch nicht mal, dass das irgendwie jetzt abgefeiert wurde vor, weiß ich nicht, vor 3, 4 Jahren oder wann das Spiel rauskam. Ja. Aber das ging mir tierisch auf die Nüsse. Ich habe einfach keinen Bock gehabt, in diesem Schiff da rumzulatschen die ganze Zeit. Und ich bin erst wirklich explodiert förmlich, als ich da in dem Flugzeug war, abgestürzt bin und dann die ganze Wüstenscheiße da machen konnte. Das war so toll, dass ich am liebsten das ganze Spiel nochmal gespielt hätte, um zu gucken, ob ich vielleicht einfach so eine zu lange Anlaufzeit brauchte. Das war echt merkwürdig. Aber ich muss sagen, schönes Ding. War schön, ja. Also was halt abgefeiert wird in der Videospiel-Fachpresse ist diese Nummer, als Nathan Drake da an diesem Kronleuchter in diesem Schiff hing und das Wasser da draußen zu sehen war und so. Das war so grafisch abgefeiert. Ja, das war einfach brillant, ja. Zu der Zeit war das unfassbar. Ja, ich habe ja jetzt auch mit dem Witcher endlich angefangen. Ja, Und muss sagen, dass ich da erstmal so rein von der Grafik ein bisschen enttäuscht war, habe ich mir ein Stück weit mehr erhofft. Ich weiß, in Relation zu dieser großen Welt und so ist das alles unfassbar toll, aber ich fand es jetzt nicht so viel schlechter wie Uncharted 3 zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht, jetzt kommen bestimmt welche, ja, du musst mal da auf die Flammenbewegung achten und so. Ja, nee, du musst natürlich beim Witcher immer bedenken, dass es ein riesengroßes Open-World-Spiel ist, ne? Ja, das ist mir schon klar. Aber das ist dann, wenn du das siehst, ist es halt trotzdem diese Einstellung, diese eine. Also weißt du, das ist halt, du spielst es und du siehst halt jetzt dein Geralt rumrennen, so wie du vorher Nathan gesehen hast und das vergleichst du. Das ist mir schon klar, dass du da eine Welt hast, die also wie lange braucht man da, wenn man von einem bis zum anderen Zipfel rennen will? Ewig. Ewig, 20 Minuten oder so. War das 20 Minuten nicht nur mit dem Boot da, wenn du nur mit dem Boot da einmal rumschippern willst, zur nächsten Insel? Oder ist egal. Ja. Es ist riesig. Ja. Das verstehe ich, aber ich habe jetzt gedacht, dass mich das noch mehr vom Hocker reißt, grafisch. Aber ich kann dir sagen. Aber ich finde es grafisch jetzt echt nicht schlecht. Nein. Ja. Ich finde es überhaupt nicht schlecht. Also ich habe auch schon deutlich schlechtere Titel gespielt. Aber ich habe halt, ich habe ja jetzt den Vergleich gehabt, ich habe Uncharted 3 zuletzt gespielt und bin dann direkt zum Witcher. Ja. Und da erkenne ich jetzt nicht unbedingt die Weiterentwicklung, so, weißt du, von Last Gen zu Current Gen. Ja, das ist natürlich, das ist das Ding, das Uncharted war ein durchgeskriptetes Action-Adventure und jetzt hast du halt ein gigantisches Rollenspiel. Also das ist schon schwierig zu vergleichen. Ja, wahrscheinlich hast du da recht, aber das war so mein Eindruck, dass ich dachte, okay, wenn die Cutscenes kommen und so, das finde ich dann auch wieder geil. Und was ich noch hinaus wollte, was mich beim Witcher wirklich wundert, ich mag eigentlich, habe ich ja auch schon mal erzählt, keine so frustrierenden Spiele. Also, jetzt kommt die Drachennummer, Das ist, weiter bin ich halt noch nicht. So, und ich habe echt gesagt, das gibt's doch nicht, dass du das Vieh, gibt's da irgendeinen Trick, wie man das, diesen Drachen da am Anfang tötet? Nee, ist doch, das ist ein Greif. Das ist ein Greif, ja. Ein Königsgreif. Übrigens habe ich irgendwann, ich habe ja so oft da wieder neu anfangen müssen, dass ich dann irgendwann mir einen Podcast angemacht habe und Podcast sogar dabei gehört habe. Das ist wirklich, das heißt wirklich was, wenn ich einfach diese Abläufe des Spiels schon so kenne, dass ich einen Podcast dabei höre. Hast du denn dem Viech jetzt den Kopf abgeschlagen? Nee, so weit bin ich noch nicht gewesen. Ach, hast du noch nicht. Dann hat Stuttgart gespielt. Gestern habe ich gar nicht gespielt und am Dienstag habe ich nur bis 20.15 Uhr oder 20.20 Uhr gespielt. Auf jeden Fall habe ich das nicht geschafft, aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass ich überrascht war, dass mich das überhaupt nicht frustriert hat, sondern angespornt. Das ist doch schön, ja. Aber das kenne ich gar nicht. Ich kenne wirklich bei mir nur so, oh nee, das gibt so Scheiß hier. Nee, okay, jetzt regle ich mal runter auf einfach. Oh, wenn das dann weiter so wäre, würde ich sagen, nee, das ist ein Scheißspiel. Werde ich und würde es wahrscheinlich wegschmeißen. Aber da habe ich so, also ich habe so eine Lust, dieses Vieh zu töten und ich dieses weiß jetzt schon, dass Spiel ich mich freue. Das natürlich auch gigantische Vorschusslorbeeren. Ne? Wenn du da jetzt natürlich direkt am Anfang ein paar Frustmomente hast, dann verzeihst du die natürlich. Absolut, weil jede Welt sagt, das Spiel ist brillant. Ja, und ich gehe auch, glaube ich, anders ran an das Spiel. Ich nehme mir das jetzt nicht vor, dass ich dieses Spiel und nichts anderes mehr spiele. Also zuerst habe ich das gedacht. Ich mache es so wie immer, spiele dieses Spiel, spiele nichts anderes. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das du einfach ewig lang immer wieder spielen kannst. Ich meine jetzt nicht einen Monat mal spielen, dann wieder nicht, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt noch nebenbei parallel ein anderes Spiel spielen würde, das schadet, glaube ich, gar nicht. Weil das ist eh so riesig, Witcher, das, ja, spielst du halt mal zwei Tage nicht oder drei und dann spielst du es weiter. Ich glaube, so gehe ich an die Sache ran. Ich habe mir ja jetzt für einen schmalen Taler Until Dawn doch geholt, ne? Ja. Ich hab's noch nicht gespielt, ist noch nicht da. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Das ist auch ein Spiel, weil du ja gesagt hast, das hast du mit der Melli gespielt, ne? Ja, genau. Das werde ich mit dem Mädchen auch machen. Ja, also das bin ich sehr gespannt. Ist für solche Ereignisse, dass man sich da zusammen hinsetzt, glaube ich, oder das ist eigentlich das perfekte Spiel dafür. Man kann es natürlich auch gut alleine spielen, aber ich glaube, du hast es durchgespielt, ne, oder? Ja, das ist ja nicht lang. Ja. Das ist ja wirklich kurz. Also das ist ja so auf Uncharted 1 Länge. Also, das ist ja also wirklich, 6-7 Stunden. Ja, das ist 6-7, ich glaube 8 Stunden sogar. Aber du hast ja am Anfang, als du das Spiel angefangen hast, davon geschwärmt, dass du das Spiel öfters durchspielen willst. Und da habe ich ja gesagt, das ist totaler Quatsch. Das machen nur komplett verblendet, die viel zu viel Zeit haben in ihrem Leben. Ja. Hast du es denn nochmal durchgespielt, um die anderen Enden und die anderen Entscheidungen, diese Butterfly-Entscheidungen? Naja, das ist ja nicht so, dass du damit das komplette Ende verändern kannst, sondern du entscheidest im Endeffekt nur darüber, wie viele Leute überleben. Ja. So. Aber ich habe es nicht nochmal durchgespielt seitdem, aber es liegt einfach daran, dass ich seitdem 8 andere Spiele durchgespielt habe und einfach so viele andere Spiele gespielt habe, dass ich jetzt gar nicht die Langeweile hatte, so ein Spiel, was ich schon mal gespielt habe, nochmal anzufangen. Aber das, was mich halt interessieren würde, ist, was passiert, wenn ich das und das jetzt mache. Also mir ist schon klar, dass jetzt dadurch die Geschichte nicht komplett verändert wird oder so, aber ich würde es halt einfach gerne mal sehen, wie sich das dann verhält, welche Dialoge dann kommen oder so. Nicht, dass die besonders geistreich waren, aber einfach so, weißt du, das ist ein Spiel, das nicht viel Zeit verschlingt und dass man halt in diesen Etappen, in diesen einzelnen Episoden schön abhandeln kann, sage ich jetzt mal. Da spielst du halt einmal in der Woche eine so eine Episode und hast es nach 8 Wochen zum zweiten Mal durch, sage ich jetzt mal. Du musst dir da keinen Stress machen. Das könnte schon sein, dass ich es nochmal raushole. Aber jetzt werde ich es so machen, dass ich Uncharted, Witcher erstmal spiele. Ja. Ich werde den jetzt erstmal exzessiv spielen und kein anderes Spiel dazu holen, weil ich mich erstmal voll mit der ganzen Steuerung vertraut machen möchte, weil das ja schon ein bisschen komplexer ist als andere Sachen, die ich bislang gespielt habe. Also ich habe ja schon mal gesagt, GTA fand ich manchmal ein bisschen zu überladen. Ja. Da lacht der Witcher. Da lacht der Witcher wirklich von der Steuerung auch her. Du hast ja das große Glück, dass du schon die überarbeitete, nachgepatchte Steuerung hast. Und zwar am Anfang, als ich es noch gespielt habe, war der Witcher, es gibt so eine Faustregel, also dass die Steuerung, die Usability vor der Animation steht. Weißt du? Ja. Also du hattest es so, dass am Anfang beim Witcher in der ersten Version er ein relativ umständliches Movement hatte und ein recht geschmeidiges und so, weißt du? Mhm. Und es stand dir immer irgendwie so ein bisschen im Weg. Es war immer so ein bisschen schwammig und hölzern, das Kampfsystem mit der ersten Version also von Witcher. War es eigentlich dafür gedacht, dass wenn Leute zugucken, dass es für die schöner aussieht und für dich, der spielt, wäre dir eine gewisse Hakeligkeit oder Ruppigkeit besser gewesen. Genau, und jetzt hast du ja ein bisschen mehr Hakeligkeit und Ruppeligkeit, weil es ist einfach besser zu steuern. Es sieht zwar ein bisschen unrealistischer aus, aber scheißegal, es soll sich wohl, also ich habe es in dieser Version noch nie gespielt oder nicht gespielt, sich jetzt sehr, sehr gut spielen lassen, oder? Wie sind die Kämpfe? Spielt sich griffig, oder? Also ich habe jetzt gegen den Drachen ab und zu das Problem gehabt, dass ich den praktisch attackiert habe, dann möchte ich mit so einer Rolle mich da vorm Angriff schützen und dann reagiert da aber nicht gleich der Witcher. Also da ist so eine leichte Verzögerung drin. Das hat mich ein bisschen immer so ein bisschen angekotzt. So. Und dann kommt nämlich Folgendes zustande, dann drückst du 2-3 Mal auf den Knopf, dann rollt er sich aber 2-3 Mal und das kann dann genau das letzte Mal kann das eine Mal zu viel sein und dann kannst du nicht mehr wegrennen oder in eine andere Richtung rennen, weil er halt dann seine scheiß Rolle nochmal machen muss. Durch solche Situationen habe ich jetzt mehrere Male gegen den Greif verloren und ich habe jetzt erst verstanden, dass ich dass ich anders denken muss, was Speichern angeht. Ich bin nämlich gewohnt, dass es immer so Speicherpunkte gibt. Ja, also du spielst bis zum gewissen Punkt und dann speichert das Spiel und wenn du vorher stirbst, dann musst du halt wieder an irgendeine Stelle zurück. Und beim Witcher ist das ja, dass du zu jedem Zeitpunkt speichern kannst. Ja. Das kannte ich so gar nicht. Sprich, ich hatte jetzt schon bestimmt 4 oder 5 Mal die Situation, dass ich wirklich den Greif bis auf den letzten Millimeter unten hatte und vielleicht noch ein Hieb. Ja. Und er mich dann aber doch getroffen hat. Und dann musste ich halt wieder da anfangen, ganz am Anfang oder nicht ganz am Anfang, aber fast am Anfang, weil ich irgendwie so ein Intervall von 10 Minuten eingestellt habe, was das Speichern angeht. Also, das kann man machen? Ja, du kannst selber einstellen, wie oft das Spiel automatisch speichern soll und du kannst natürlich auch jederzeit selber speichern. Und das muss ich jetzt, wenn ich es heute wieder spiele, auf jeden Fall erstmal sofort umstellen. Weil das ist natürlich frustriert ohne Ende. Ja auf PC ist das ja gang und gäbe, dass du immer speichern kannst. Auch bei Shootern früher, bei Half-Life oder so hast du immer, was war das, F1, F2 gedrückt und hast du immer Quicksave gemacht. Ja, das ist überhaupt nicht bei mir drin gewesen. So, ich kenne das gar nicht. Hab mich dann natürlich tierisch angekotzt, als ich dann wirklich nur noch einen Hieb brauchte und dann trifft mich dieses Scheißvieh. Weil wenn du natürlich merkst, seine Lebensanzeige geht immer weiter runter, dann wirst du auch immer ein bisschen risikobereiter, weil du so denkst, ah, noch 2 Schläge oder so, dann hab ich ihn. Und in dem Moment wäre es vielleicht besser, nochmal so zurückzugehen, den kurz dann in die Luft gehen zu lassen, schießt ihn kurz ab mit deinem mit deiner Harpune da oder nee, was ist das? Armbrust? Speer. Ach so, ja. Jo, dass er runterfliegt und dann kannst du ihn dann noch 2-mal attackieren und dann hast ihn. Aber ja, also ich merke schon, das Spiel, das greift bei mir. Ich bin gespannt, ob das sich so lange festbeißen kann, wie es sich beißen müsste, oder damit ich es durchspielen kann. Hast du jetzt so kurz einen Song auf Tasche, den du vorbereitet hast, den du mir gestern vorgespielt hast? Das muss ich mal überlegen. Musst du schon wieder aufs Klo oder was? Ja, ich muss ganz dringend pissen. Dazu komme ich gleich noch. Ich muss schiffen. Tschüss. Na ja, gut, dann. Sind Sie ein Mann, Sir, und geht etwas ab? Rufen Sie an, Sir, ich bring Sie auf Trab. Sie stehen zwar hoch, Sir, doch ich weiß ein paar Tricks. Damit krieg ich Sie down, Sir, darauf können Sie bauen, Sir. Please call Piccadilly 91726. Piccadilly 91726. Hallo, Sir, wer sind Sie denn? Ich sehe Sie gern. Mir sind liebe Gentlemen als normale Herren. Nummer 5 im 6. Stock ist mein Atelier. Kommen Sie zum Pfeifferglock, aber nicht zum Tee. Okay. Oh, Lord Shetterly, my sugar daddy. That's hard work. Blaues Blut, rotes Licht. Das wie Daniel. Sind Sie ein Mann, Sir, und geht etwas ab? Rufen Sie an, Sir, ich bring Sie auf Trab. Sie stehen zwar hoch, Sir, doch ich weiß ein paar Tricks. damit krieg ich sie down, Sir. Darauf können sie bauen, Sir. Please call Piccadilly 91726. Piccadilly 91726. Piccadilly 91726. Piccadilly 91726. Piccadilly 91726. Sorry, Billy. Da da da da da. It's the motherfucking D-O-double-G. So, bist du fertig? Ja, ich bin fertig, ja. Ach, war das nötig. Das war aber ganz dringend nötig. Warum denn? Was ist denn da los bei dir? Du wolltest es ja gerade schon erzählen. Ja, ich wollte es gerade schon erzählen. Ich mache ja seit jetzt 48 Stunden das sogenannte Basenfasten. Nein. Kennst du? Oh nein. Was denn? Was denn? Was ist los? Oh Gott. Das ist keine Diät. Ich will nichts abnehmen. Ich mach das nicht, um abzunehmen. Ganz kurz, Idiot. Ganz kurz. Ja. Okay. Erzähl doch mal. Soll ich dir erklären, was Basenfasten ist? Nein. Oder soll ich dir erstmal erklären, warum ich es mache? Ich möchte ja. Ach jetzt, für dich ein schöner Gesprächspartner sein. Deswegen sollte ich ja sagen. Aber erzähl es doch einfach mal. Ich gucke, wie lange ich es aushalte. Ja, meine Güte, also. Es ist ja so. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ricky, auch du. Und wir haben sehr, sehr viele Zivilisationskrankheiten, Allergien. Speerspitze der Zivilisationskrankheit, etc. Und mit diesem Basenfasten versucht man dagegen anzukämpfen. Ich habe ja diese Katzenhaarscheiße, ich habe Heuschnupfen, was jetzt demnächst wieder ansteht, dass es da ein bisschen extremer wird oder beziehungsweise losgeht. Und dann habe ich zu Weihnachten, ich unter anderem, ich glaube von einem, weiß ich gar nicht von wem, von Familie oder auch von einem Hörer, ich weiß es nicht, das Basenfasten Handbuch bekommen. Einfach aus dem Grund, weil es mich nicht beruflich unbedingt, sondern ich interessiere mich grundsätzlich sehr gerne für Ernährung. Und da habe ich mir gedacht, Basenfasten, da weißt du gar nichts drüber, lässt du dir mal schenken, ist gekommen. Und jetzt vor, also 14 Tagen habe ich angefangen es zu lesen, bin fast durch, also beziehungsweise ich habe diese ganzen Begleittexte und so, die habe ich noch nicht alle durchgelesen, aber die Grundzüge habe ich begriffen, die habe ich mir auch rausgezogen aus dem Buch. Und das hat mich alles relativ überzeugt. Ich hätte jetzt fast gesagt, überrascht, was da alles drin stand, das schon, aber es hat mich einfach überzeugt, die ganze Methodik des Basisfastens. Und das habe ich jetzt einfach mal gesagt, komm, Junge, ziehst du durch, machst du mal. Du gehst jetzt regelmäßig in ein Fitnessstudio, ich jogge allerhöchstens mal im Fitnessstudio, da jogge ich jetzt maximal 20 Minuten auf dem Laufband bei 14 km/h, also ich fange mit 10,5 km/h an, steigere das dann auf 14 km/h relativ zügig und gebe mal richtig alles, gebe richtig Zunder, volles Brett, 20 Minuten lang. So, und das ist der einzigste im Prinzip Kalorienverbrauch, den ich habe, diese paar Minuten auf dem Laufband im Fitnessstudio und da. Ansonsten bin ich wirklich nur noch, Ricky, ich muss es sagen, oben in der zweiten Etage bei den Pumpern. Da habe ich auch schon zwei Typen kennengelernt, die sind so ein Asiate, Win, großartiger Typ, brillant. Bist du noch da? Habe ich dich verloren? Nee, ich bin hier. Habe ich dich verloren? Rein vom Inhalt her? Nee. Mir fällt nur die Geschichte ein, dass es mal vor einigen Jahren so einen Vorfall gab, dass ein aus Versehen, irgendwie gab es da so ein Manöver in Südkorea, da hat die USA zusammen mit Südkorea so ein Flugmanöver da irgendwie gemacht. Und dann ist ein südkoreanisches Flugzeug in so einen Amerikaner reingedonnert. Und ja, der Pilot des südkoreanischen Flugzeugs hieß Wong Wei. Wrong Way. Er hieß nicht Wrong, aber Wong Wei. Wong Wei. Irgendwie so hieß er, glaube ich. Irgendwie so war es. Hab's bestimmt falsch erzählt, aber irgendwie so in der Art war da mal was. Na, guck mal an. Na Mensch, ein Glück, dass wir das auch noch hier. Naja, super. Also Basenfasten war jetzt aber auch nicht viel. Aber also auf jeden Fall willst du darauf hinaus, dass das Basenfasten dafür sorgt, dass dein Körper nicht so anfällig entgiftet, für Allergien entgiftet, ist, oder was? Entgiftet, Zivilisationskrankheiten frei. Ich möchte entgiften. Ich versuche das jetzt. Also. Wir haben, nee, warte mal, ich muss das kurz mal, man legt sich das natürlich immer alles so, dass es einem am besten passt. Auch die eigene Gesundheit ist natürlich völlig klar. Wir Basenfasten, Lilly macht es auch mit. Ich habe sie nicht davon überzeugt. Sie hat jetzt auch in das Buch reingelesen und so und ich habe ihr gesagt, ey, Baby, honestly, ich ziehe das für mich durch. Du musst jetzt abends meinetwegen für dich kochen, ich mache meinen Shit, ich möchte dieses Basenfasten wirklich jetzt eine Woche, du lachst dich jetzt tot, aber ich möchte es eine Woche durchziehen. Das ist ein bisschen mehr, aber grundsätzlich eine Woche. Am nächsten Freitag und Samstag sind wir schon wieder essen und eingeladen und das ist schon wieder alles scheiße. Und dann möchte ich dann auch nicht, ich hasse diese Leute, ja. Ja, nee, ich trinke heute nur einen Mate-Tee. Allerhöchstens mal eine Club-Mate. Nee, da möchte ich richtig zulöten und möchte richtig, da gehen wir auch in eine, also ich glaube, das ist noch Gesetz auf diesem Wege. Ich glaube, Benny hört den Podcast ja, ist die Craft-Beer-Bar-Nummer da jetzt noch geplant oder so. Da möchte ich auch richtig Zunder geben. Da möchte ich richtig Gas geben und ich möchte da nicht mehr irgendwie mir den Spaß selbst aus dem Leben kastrieren. So habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich ziehe jetzt bis Freitag, ziehe ich das durch, ich esse. Ricky, bist du noch da? Ich bin natürlich, muss ich irgendwie mal ein Geräusch machen oder was? Ja, bitte, mach mal immer irgendwie ein Geräusch. Kannst du ja, normalerweise machst du es ja auch mal ganz gut, gerade im unteren Körperbereich kriegst du es ja mal ganz gut hin. Ja. Machst du mal eins? Ja, ich mache mal eins. Hier kommt das geheimnisvolle Geräusch. Ja. Da war's. Na Mensch. Ja. Toll. Also dieses Basenfasten, es ist wirklich die größte Scheiße, die ich jemals gemacht habe. Ich war ja auf Diät und so und ich habe wirklich mega gesund gegessen, als ich meine 35 Kilo abgenommen habe. Aber das ist wirklich die größte Scheiße aller Zeiten. Keine Molkereiprodukte, nur ausgewähltes Gemüse und Obst, alles eben, was nicht säuerisch ist. Weil Basenfasten ist, hat das Ziel, dass ich meine komplette Säure aus meinem Körper ziehe. Dass die komplette Säure aus meiner Leber kommt, dass alles entgiftet wird, die ganze Scheiße mal raus. Und das schafft man in einer Woche definitiv als Neuansteiger. Wenn man das hinkriegt, soll man es gerne steigern. Bis zu 14 Tage soll man es durchziehen, komplett basenfasten oder säurefrei zu leben. Und das versuche ich. Ich mache jetzt eine Woche, mal gucken. Vielleicht bin ich auch tot. Kann auch sein. So. Und es zählt wirklich dazu, dass ich komplett, ich hasse es ja selbst, aber ich mache es einfach als Experiment, komplett zu 100% vegan lebe. Keine Tierprodukte, kein Fleisch und so. Eine Woche lang, bei mir sind es 9 Tage, ziehe ich komplett durch. Ich halte mich auch daran, dass ich morgens Ingwertee trinke. Ich habe mir Ingwer noch und nöcher gekauft, schäle mir den, schneide mir den auf und mache da heißes Wasser drauf, den trinke ich. Der aktiviert irgendwie morgen den ganzen Körper, die ganze Verbrennung und so, bringt der auf Touren. Dann ab 14 Uhr, das muss ich sagen, ist wirklich extremst schwer hinzubekommen, ab 14 Uhr keine Rohkost mehr. Das ist wirklich brutal. Also wirklich, man snackt ja hier und dort mal was. Und gerade auf der Arbeit oder so, weißt du, da gibt es Gott sei Dank nicht so welche Fälle, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt unbedingt mal komplett abschmecken, dass ich da gar nicht mehr weiß, wie das mal geschmeckt hat. Und Fleisch muss man ja sowieso nicht abschmecken. Von daher ist es eigentlich ein relativ gutes Ding so. So, ab 14 Uhr komplette Rohkost, brutal, sage ich dir. Kein rohes Obst, kein rohes Gemüse mehr, ist übel. Bis 18 Uhr gar nichts mehr essen, also ab 18 Uhr dann gar nichts mehr essen. Von 14 bis 18 Uhr nur noch gegarte Sachen. Und das versuche ich jetzt wirklich durchzuziehen. Ricky, und ich sage dir, momentan fehlt mir das Fleisch noch nicht. Aber das sagen, glaube ich, alle Veganer und Vegetarier am Anfang. Ja. Ich melde mich aber definitiv, wenn mir das Fleisch fehlt. Oh Gott, ich bin wirklich gespannt. Das ist eher so ein Interessending, so ein Selbstexperiment, anstatt dass ich da irgendwie von völlig überzeugt bin. Und ich glaube auch, Basenfasten ist kein Way of Life. Also das überlebst du, glaube ich, dein Leben lang nicht, komplett auf die ganzen Sachen zu verzichten. Also ich habe jetzt, Ricky, wir wollen ja eigentlich mal wieder so eine Kochsendung ins Leben rufen, ne? Dass wir mal einfach mal eine Kochgeschichte nochmal rauslöten. Und ich habe in den letzten Wochen stark nach der Paleo-Diät gelebt. Kennst du dich da ein bisschen aus? Ja. Ja, da habe ich ja stark nach mich ernährt und so. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber jetzt dieses Basending ist wirklich brutal. Und ich halte die Hörer und dich natürlich selbstverständlich da auch weiter auf dem Laufenden. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich was verbessert, ob meine Allergien oder so besser sind. Und vor allen Dingen jetzt, es war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund. Sonntags ist oft Familienfressen bei Lillys Oma, ja? Ja. Also dann Cousine und alle sind dann da und auch das Baby ist da und ach Gott, die kleine Mathilda. Oh Mann, wenn wir mal ein Baby kriegen, das muss echt, also das wird so überhäuft von Menschen und ich denke mir immer, wenn du da so ein kleiner Specklos bist, ne, so ein kleines Speckklümpchen und da wirklich eine Milliarde Menschen um dich rumstehen, ihre Arme zu dir ausstrecken und dich vollsülzen, ich glaube, ich als Vater würde sagen, lass mal bitte das Viech in Ruhe. Wie war das bei dir so? Also ich muss noch was zum Thema Diäten sagen. Ich finde, ja, das ist bitte. Wirklich mittlerweile fürchterlich. Diäten, Kuren, ja, Fasten, ja. Das ist unerträglich. Jetzt, bevor ich sag gleich noch was, aber erstmal jetzt hier kommt ein Tipp für alle Menschen. Jetzt, warte, das habe ich gerade gemerkt, es hat gerade gar keinen Sinn gemacht, warum es dieses Familienfressen bei mir so ein bisschen den Klicker gemacht hat, ist, weil die Oma von Lilly eine Katze hat. Und ich saß da halt und die Nase rotzte und die Augen waren rot. Und das war für mich der Grund, so eine Scheiße, Alter, weißt du? Und ja, das war dann für mich mit so ein bisschen der Grund. Erzähl mal jetzt. Jetzt kommt der Tipp für alle Menschen, die sich gesund ernähren wollen, für alle Menschen, die abnehmen wollen. Haltet euch fest, das ist jetzt ein exklusiver Tipp. Ach, jetzt der dumme Schwein wieder, du, also wirklich, du bist so ein dummes Schwein. Lass mich doch mal ausreden. Nee. Ihr müsst nichts bezahlen dafür, das ist ein For-Free-Tipp. Ach, fick dich, du wirklich. Jetzt kommt wieder mehr Verbrennen, als man zu sich nimmt, oder was? Nee, es geht in diese Richtung. Nun komm. Hier kommt der Tipp. Ja. Esst nur, wenn ihr Hunger habt und esst nichts, von dem ihr nicht wisst, wo es herkommt. Das sind die zwei Regeln, an die man sich halten muss und man wird gesund und munter und gleichzeitig nimmt man ab. Das schwöre ich dir. Es gibt, ja. Und das ist auch für mich die einzige Diät, die Sinn macht und eine andere Diät, die ich, wenn ich nochmal irgendwann eine Diät mache, dann mache ich die, also in den USA nennt man sie Ketogenic Diet und hier bei uns ist sie besser bekannt unter der ketogenen Diät. Kennst du das? Nee. Das ist eine Diät, die völlig auf Kohl oder viel auf Kohlenhydrate verzichtet, Protein verzichtet und auf so überhaupt Energie und setzt sehr auf fettreiche Ernährung. Das klingt jetzt erstmal fürchterlich und so, ist schon klar. Aber also alles, was ich bislang über diese Diät gehört habe, ist jede Diät, die irgendjemand oder über die irgendjemand berichtet, ist immer die beste Diät. Das ist sowieso schon so ein Problem. Natürlich. Also, es ist immer schwierig, da jetzt wirklich. Also du musst es eigentlich selber ausprobieren. So. Und irgendeine Diät funktioniert natürlich irgendwie immer. Das ist die Diät, die ich gerade zum Besten gegeben habe. Und das finde ich dann blöd, dass du dann sagst, ja, es kommt wieder so eine Scheiße. Ich habe erst gedacht, da kommt jetzt wieder irgendeine Scheiße von, ihr müsst einfach mehr verbrennen, als ihr zu euch. Ja, aber selbst das ist keine Scheiße. Viele Menschen sind, das darfst du einfach nicht unterschätzen. Du kommst aus der ganzen Geschichte, aus Kochen, die ist. Du hast einen ganz anderen Zugang und ein ganz anderes Wissen, was Nahrungsmittel angeht. Ich schwöre dir, dass ganz viele Menschen nicht wissen, dass wenn sie Nudeln essen, sie genauso gut eine Tüte Haribo fressen könnten. Ja, das wissen Menschen nicht. Sie wissen nicht, dass wenn sie Kohlenhydrate zu sich nehmen, dass sich das letzten Endes in Zucker umwandelt im Körper. Ja, ja. Und deswegen, da bin ich ehrlich, das wusste ich bis vor vielen Jahren auch nicht. Also was weiß ich, wo ich 20 war, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Natürlich nicht. Und jetzt muss ich nochmal hier so eine Blase zerplatzen lassen. Schiebt euch eure Vollkornnudeln in den Arsch. Bringt nichts. Aber da legst du den Grundstein, wenn du mit 20 dir eine Art und Weise der Ernährung angewöhnst, die, sag ich mal, stark auf Nudeln fixiert ist, auf Pizza. Also da meine ich jetzt noch gar nicht so sehr das Fastfood, sondern es ist halt Brot, Nudeln, diese ganze Beilagenkultur, das ist das, was sag ich mal, so deinen kompletten Körper mehr oder weniger dann auch abfickt, muss man einfach mal so sagen. Ja. Natürlich kommt es immer drauf an, in was für Mengen. Deswegen sage ich, ich finde diese Herangehensweise zu sagen, wenn du darfst halt nicht mehr Energie zu dir nehmen, als du verbrennst und gleichzeitig frisst nichts, was du nicht kennst, wo du nicht weißt, wo es herkommt. Weil wenn du mal ganz ehrlich bist, da frisst du halt schon gar keine Haribos mehr. Wo kommen die her? Kommen aus dem Haribo-Laden oder was? Aus dem Haribo-Laden. So, du isst automatisch kein Gemüse mehr vom Discounter, weil du weißt nicht, wo es herkommt. Dasselbe gilt für Obst. Du isst keine Nudeln aus dem Discounter. Du weißt nicht, wo es herkommt. Und ich schwöre dir, wenn du Nudeln selber zu Hause machst oder gemachte Nudeln auf dem Markt kaufst, frisst du halt keine 500 Gramm. Weil da bist du nach 100 Gramm so zu, dass du nichts anderes mehr brauchst. Und wenn du dich daran hältst, Da kann mir jeder sagen, was er will. Wenn du dich an diese einfache Regel hältst, dann wirst du nicht fett. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Ja, sicherlich. Sicherlich, absolut. Wobei ich natürlich immer grundsätzlich den großen Zusatz immer machen würde. Du hast völlig recht, esst nichts, wo ihr nicht wisst, wo es herkommt, bis auf Haribo. Da muss man wirklich sagen, Haribo immer essen, so viel wie geht, bevor es aus ist. Muss man wirklich sagen. Also ja, Haribo ist wirklich das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Da habe ich leider keine Argumente dagegen. Siehst du? Aber das ist so wie bei Heroin. Da gibt es einfach auch nur der gesunde Menschenverstand, der mich davon abhält. Also, ja. Nee, es ist halt einfach so eine Kultur jetzt, in der wir leben, in der, oder ja, jeder möchte so gesund wie möglich leben. Es ist ein Trend, ja, und das ist, da fängt es schon an. Ich glaube, ist das jetzt ein schlechter Trend? Sag mal. Ja, pass mal auf. Nein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das nicht aus Trend, also aus Hipstergründen macht. Also man muss sich halt darüber bewusst sein, dass es nicht irgendwie cooler ist, eine Biomilch auf den Tisch zu stellen. Nee. Das ist nicht der Grund, warum man sich eine Biomilch kaufen sollte, weil man denkt, okay, mein Kumpel, der hat auch mal Biomilch und möchte ja nicht als weiß ich nicht, der Affe dastehen, der sich für als 19 Cent, so. Und ich glaube, dass man sich komplett im Leben umstellen muss, was an Ernährung angeht, wenn man wirklich erfolgreich und langfristig abnehmen möchte. Und da muss man, da reicht es halt nicht, eine Diät zu finden, die ich über eine gewisse Zeit schaffe, ja, weil mit genügend Leidensdruck wirst du jede Diät schaffen, sondern du solltest eher eine Möglichkeit finden, wie du deine Energiezufuhr umstellst. Weißt du? Also deswegen ist für mich das Einfachste ist immer zu versuchen, auf nichts zu verzichten. Und das funktioniert ja nur dann, wenn du von dem, was du bislang isst, weniger isst und auch ausgewählter Sachen isst. Richtig. So, und in dem Moment hast du schon, sag ich mal, nicht das Problem, dass du, sag ich mal, morgens dir ein Leberkäsebrötchen holst an der Tankstelle, wo du wirklich den letzten Rotz kriegst, du kriegst ein Weizenbrötchen, richtig, was wahrscheinlich auch irgendwie aus Kacke geformt wurde, und dann noch so ein scheiß Leberkäse, was da, wahrscheinlich ist das gar nicht mehr im klassischen Sinne Leberkäse, sondern irgendwie Plastescheiße, und Mittag frisst du dann bei McDonald's, darauf will ich ja hinaus. Wenn du versuchst, dir darüber Gedanken zu machen, was du isst, kannst du wahrscheinlich das gleiche essen, was du jetzt isst, nur du benötigst weniger, weil du ein ganz anderes Sättigungsgefühl hast. Richtig. Und gleichzeitig ist es auch preislich, da kann mir jeder sagen, was er will, ein Unterschied, ob ich mir halt für 8 Euro Hackfleisch kaufe und das verbrauche ich anders als Hackfleisch für 3 Euro oder für 2,50 Euro. Da mache ich halt nochmal 400 Gramm mehr, weil sonst schmeiße ich es halt weg, den Scheiß. So, ja. Aber ich mache mir halt nicht 400 Gramm vom Hackfleisch mehr, das macht halt dann gleich wieder 4, 5 oder 6 Euro aus, wenn es qualitativ hochwertiges ist. Und das muss man eigentlich in sich reinbringen. Und wenn man das schafft, ist das, glaube ich jedenfalls, die beste Variante, um nicht immer wieder in diesen Trott zu fallen, dass man abnimmt und wieder zunimmt. Also der typische Jojo-Effekt, der einfach faktisch da ist. Absolut. Ist so. Ja. Und das ist ja auch jetzt, ich sag mal so, Ich persönlich möchte irgendwas für mich finden, das, also jetzt mal unabhängig von Ernährung, was mich gesünder leben lässt. Das klingt jetzt erstmal, weil ich mich noch nicht konkret festgelegt habe, ein bisschen merkwürdig. Aber was ich zum Beispiel jetzt eingeführt habe, ich mit meiner Familie, muss man dazu sagen, ist, dass wir jetzt, das klingt natürlich jetzt für einen 20-Jährigen total albern, aber wartet mal, bis ihr so alt seid wie ich, mit 21 denkt ihr da anders drüber, dass wir jetzt jeden Sonntag wandern gehen. So. Wir fangen halt jetzt an mit so 6 Kilometer wandern. Mach die Kleine mit, meine Frau, ich, so. Und das wollen wir dann immer weiter steigern. Erstens mal verbringst du Zeit miteinander, das ist toll. Ja. Und zweitens ist es halt gut für dich, für den Körper. Und ich glaube, so Sachen will ich finden. Also ich möchte nicht sowas haben, dass ich nach Hause komme und denke, oh, eigentlich würde ich jetzt gern zocken, aber jetzt muss ich joggen, da kommt man schnell durcheinander. Chris, wie heute, kriegt nachher Besuch. Wir sollten eigentlich jetzt aufnehmen, aber eigentlich will ich auch noch joggen, aber ich weiß, wenn ich jetzt nicht gleich joggen gehe, weißt du, so das funktioniert bei mir nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die joggen so sehr lieben, man spricht ja auch immer von der Sucht, dass sie nicht mehr ohne können. So war es bei mir teilweise, aber irgendwann war ich halt in so einem Low, wo ich keinen Bock mehr drauf hatte. Ja. Und ich muss für mich was finden, von dem ich mehr habe als nur den Sport vordergründig. Also eben wie jetzt mit dem Wandern. Das ist für mich Quality Time mit meiner Familie. Ich bin draußen. Du bist, es ist einfach insgesamt überwiegen so viele schöne Sachen, dass die Bewegung an sich in den Hintergrund rückt. Und das versuche ich jetzt auch mit dem Fitnessstudio. Habe ich dir das in der Sendung letzte Woche erzählt oder habe ich das dir am Telefonat erzählt? Privat. Ja, es wird jetzt hier auch bei uns so ein 20-Euro-Fitnessstudio aufmachen. Und ich habe mir jetzt gesagt, ist mir scheißegal, was für Assis da drin sind. Das sind immer nur blöde Gründe. Ich gehe dahin. Ich werde da hingehen. Und zwar aus dem Grund, um neue Kontakte zu knüpfen, dass man mit Leuten wieder spricht. Wenn der neu aufmacht, der Laden, ist es ja auch nicht so blöd, dass sich da schon so Gruppen bilden, sondern kommen viele einzelne neue hin und so. Und versuche darüber erstmal so ein Club-Flair oder so ein Vereins-Flair aufzubauen, das mich dann dazu motiviert, häufiger dahin zu gehen. Weil so war es früher beim Fußball. Für mich stand nicht das Training im Vordergrund, sondern das Treffen mit Freunden. Ja. Und ich muss das so versuchen, weil mich der Sport an sich nicht genügend Anreize gibt, den auszuüben. Und so muss wahrscheinlich jeder seinen Weg finden. Die einen finden es super, jeden Tag joggen zu gehen und die anderen können das halt nicht, warum auch immer. Was muss ich sagen? Das ist der innere Schweinehund, natürlich. Ganz klar, natürlich. Ja, ist es, aber es ist halt auch einfach so, dass man halt, du sitzt ja dann auch nicht zu Hause auf dem Sofa und machst nix. Jetzt sagen natürlich viele, ja, zocken ist ja nicht, nee, das ist dummes Gelaber. Zocken ist anders als Fernsehgucken, da kann mir jeder sagen, was er will. Und das muss kein geistig anspruchsvolles Spiel sein, aber sich hinzusetzen und zu zocken ist für mich schon nochmal eine andere intellektuelle Herausforderung als, weiß ich nicht, zum Beispiel, was hast du vorhin gesagt, Bachelor zu gucken. Ja, so. Bachelor zu gucken, genau. Und wenn das einem halt Spaß macht und man kommt nach Hause und dödelt da eine Runde, dann kann man sich da halt auch mal schnell verdödeln. Und jeder weiß es, wenn du mal 3-4 Tage keinen Sport mehr machst, dann ist der 5. Tag, an dem du den wieder machen möchtest, die Hölle. Richtig, so. Richtig. Es ist aber Kontinuität, die da zum Erfolg führt. Selbst wenn du mal 3-4 Tage nicht beim Sport warst, ist es wichtig, dennoch am 5. hinzugehen. Weißt du? Ja, natürlich. Das ist absolut richtig. Aber ich bin fast schon froh, dass ich diese lange Joggingphase hatte und auch diese langen Strecken gelaufen bin und gemerkt habe, ich kann das. Also es liegt nicht daran, dass ich es nicht kann. Ja. Ja. Es macht mir also keinen Spaß. Also ich bin nicht zu faul, das zu machen. Bei dir ja genau das Gleiche. Du bist ja genau dieselben Strecken gerast. Also es liegt nicht daran, dass wir das nicht können, sondern es hält uns einfach nicht bei der Stange. Und da muss man sich halt fragen, wieso hält uns zum Beispiel ein Computerspiel bei der Stange? Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt muss man sich nicht bewegen. Aber es war für uns ja auch monatelang kein Problem, dass wir uns regelmäßig über lange Zeit sehr ausgiebig bewegen. Also das alleine lasse ich nicht gelten. Es muss noch ein anderer Grund dabei sein. Und ja, ich denke jetzt, mir macht zum Beispiel Spaß, mich mit dir darüber zu unterhalten, wie du jetzt Uncharted fandest oder was auch immer. Also da sind schon wieder so Berührungspunkte. Also wahrscheinlich muss ich halt gucken, dass ich das immer mit Sachen verbinde, die mir viel Spaß machen. Also Zeit mit meiner Familie verbringen, wandern. Durch Wandern werde ich jetzt nicht irgendwie aussehen wie, weiß ich nicht, John Cena, ist mir schon klar. Aber darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Es ist erstmal wichtig, dass du überhaupt irgendwas machst, weil das ist ja meistens das Problem, dass man gar nichts macht. Und wenn man sich einigermaßen normal ernährt und ein bisschen sich bewegt, dann sieht man auch nicht aus wie so ein Hüpfball. Also das, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch so ein bisschen dran. Ich bin ja auch relativ lange immer im Fitnessstudio und unter anderem ist das auch ein Mitgrund dazu ist, ich sage mir dann auch so, die ganze Zeit, in der ich jetzt hier bin, mache ich keine Scheiße, fresse ich keine Scheiße, hocke ich nicht irgendwo rum, sondern da bewege ich mich, weißt du? Das kommt auch noch dazu, Bin ich noch relativ lange im Fitnessstudio immer. Bis zu 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob das relativ lange ist. Für mich ist das schon extremst lange. Aber wie viel trinkst du am Tag? Wasser meinst du jetzt? Si, Senor. So 2 Liter. Das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Kommt natürlich immer drauf an. Also manchmal trinke ich auch mehr. Es ist so ein bisschen wetterabhängig. So ein bisschen wetterabhängig, genau. Ja. Man muss wirklich in dieser Basenfastenfibel stand, dass man wirklich 3 Liter am Tag trinken sollte. Und da stand dann auch, dazu haben wir jetzt noch eine Doku in der ZDF-Mediathek gesehen übers Wasser, über grundsätzlich Wasser, was Wasser mit dem Körper macht und so. Und ey, ohne Scheiße, wenn es ein Wundermittel gibt, dann ist es das paranoideste aller Zeiten. Nee, Quatsch, wie nennt man das? Das paradoxeste aller Zeiten, das ist Wasser. Es macht so viel mit dem Körper, das ist unfassbar. Das war mir gar nicht gewahr, was Wasser eigentlich mit deinem Körper macht. Erklären die dir auch, dass du möglichst kein stilles Wasser trinken sollst? Nein, das haben sie nicht gesagt. Ja, das habe ich nämlich mal gelesen. Und zwar in einem Blogpost von Joe Rogan. An der Stelle kann ich das sagen. Er hat da mal so ein paar Studien verlinkt oder irgendwas. Die habe ich mir aber nicht durchgelesen, sondern ich habe das durchgelesen, was er darüber geschrieben hat. Und was hat er darüber geschrieben? Ja, also man soll wohl kein stilles Wasser trinken, sondern Medium. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Medium genannt, aber auf jeden Fall mit Mineralien drin und so, weil sonst das sogar schädlich ist für deinen Körper. Das ist natürlich wahrscheinlich so eine extreme Ansicht. Genau, genau. Weißt das du? Haben die auch gesagt, aber so viel trinkt kein Mensch. Irgendwie 8 Liter oder so am Tag musst du da trinken. Ich habe keine Ahnung. Also das so genau kann ich. Das war jetzt nicht gestern, als ich das damals gelesen habe. Das ist schon eine Weile her. Also weiß ich jetzt nicht, 1-2 Jahre oder so. Aber dennoch fand ich es halt interessant, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Ich habe ja immer stilles Wasser geholt. Mache ich auch immer noch. Also ich habe da noch nicht umgestellt oder so. Und in dieser Doku haben sie Gott sei Dank auch, die war jetzt von letzter Woche, die Doku. Und ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, was da gesagt wird. Und da haben sie natürlich Wasserproben wieder abgegeben, wie sie es immer bei so welchen Sendungen machen. Und da haben sie Gott sei Dank einen für mich relativ validen Grund, PET-Flaschen zu kaufen, Negativgrund, weggenommen. Und ich nehme mir das einfach erstmal so hin, denn ich glaube, also ich trinke jetzt wirklich extrem viel Wasser in den letzten 2-3 Tagen. Dass diese Weichmacher, die in den Flaschen drin sind, ne? Dass das anscheinend irgendwie was haben die da gesagt? Auf jeden Fall, es gibt, also für diese Plastikflaschen gibt es jetzt eine andere Rezeptur. So ein Paradox, wie das anhört, hört sich auch schon nicht ganz so geil an. Aber der wurde jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren oder so wurde der gewechselt. Da gibt es jetzt einen anderen. So, und der gibt wohl jetzt irgendwie gar nichts mehr ab, so gut wie gar nichts. An Weichmachern und irgendwelchen schädlichen Sachen und so. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und weil die ganzen Menschen haben sich doch verrückt gemacht wegen diesen Weichmachern und sind wieder zurück zu diesen Glasflaschen gegangen und so. Und da habe ich mir gedacht, Glasflaschen ist ganz schön stressig. Und ich war wirklich heilfroh, egal wie valide diese, das war halt so ein Professor, keine Ahnung. Er hat gesagt, so ja, irgendwie das wurde geändert und wir haben es jetzt auch gecheckt und da gibt es keinen Unterschied mehr gesundheitlich. Und jetzt kommt's. Der nächste Punkt natürlich, wegen diesem Bio, nicht Bio-Wert, sondern wegen diesem ökologischen Wert. Kauf mal lieber eine PET-Flasche oder eine Glasflasche. Was meinst du, was ist schädlicher für die Umwelt? Im ersten Moment würde ich natürlich sagen, die PET-Flasche, ja. Genau, völlig richtig, aber um irgendwie Glasflaschen irgendwie in diesen Mengen herzustellen, in der sie hergestellt werden müssen, wird halt so und so viel Energie gebraucht. Punkt 1. Punkt 2, man kann wesentlich weniger Glasflaschen von A nach B transportieren, weil sie wesentlich schwerer sind. Ja, aber du hast natürlich das Problem, dass Kunststoff nicht einfach verschwindet. Nee, genau. Deswegen werden sie ja auch recycelt im größten Teil. Ja, aber du kennst ja wahrscheinlich diesen Plastikteppich da auf dem Meer, der so aussieht wie so eine Insel. Ist mir natürlich, aber ich glaube, jetzt sehr naiv, ich glaube, der ist nicht entstanden, weil die Deutschen so schlecht recyceln. Nee, aber man muss es dann wahrscheinlich auch fast globaler betrachten. Absolut, aber jetzt geht es leider erstmal nur um meine Käseglocke. Ja, aber dann also das ist mir dann trotzdem zu kurz gedacht, aus dem Grund, weil ich natürlich dann auch sagen kann, ja, Transportkosten sind höher, pipapo, das betrifft uns ja jetzt auch nicht so sehr, weil... Richtig. Ja, ich verstehe aber, was du sagen möchtest und ich für mich brauche keine Legitimation für Plastikflaschen. Ich benutze die, weil das halt so das Gängige ist, was im Laden rumsteht und ich finde... natürlich müssen wir als Menschen uns darüber im Klaren sein, was wir da machen, ist ja gar keine Frage, aber andererseits, ich verstehe, und das ist ja auch bei Lebensmitteln so, nicht so richtig, warum da die Politik nicht mehr regelt und einschreitet, das finde ich fast schon bedenklich und zeigt vielleicht so deutlich auf, dass das so ein Lobbyismus ist, der da betrieben wird und absolut. Überhaupt nicht um Wohl und Wohlergehen der Bevölkerung geht, sondern da geht es halt nur um Kohle. Weil gerade Lebensmittel, richtig. Da gibt es halt überhaupt keinen Grund, nicht zu sagen, wir verbieten Massentierhaltung. Welchen Grund gibt es, das nicht zu verbieten? Ja, absolut richtig. Kennst du irgendjemanden, der sagt, Mensch, nein. Massentierhaltung, das ist es. Kenne ich niemanden. Nee, das ist das Allheilmittel. Ja. Damit gibt es Weltfrieden. Aber jetzt nochmal, weil alle denken, oh, der Typ ist ja mega naiv oder so. Von wegen diesem, wie groß ist dieser Plasteteppich, der da im Ozean schwimmt, so groß wie... Ich kenne jetzt keine genaue Zahl, wie groß er ist, aber es ist halt wie eine Insel. Also das ist wie eine Insel. Unfassbar riesig. Genau, und ich glaube auch nicht, also wir trinken, das ist jetzt, ich weiß nicht, bei mir spielt doch viel die Haptik von einer Plastikflasche eine Rolle. Ich könnte zum Beispiel nicht diese Eigenmarken von Lidl oder so, diese Wasserflaschen könnte ich niemals trinken, weil die Flaschen immer so dünn, aus ganz dünnem Plastik sind und immer wenn sie zu einem Drittel leer sind, die knicken dann immer so ab beim Trinken. Weißt du, was ich meine? Ja. Hasse ich wie die Pest. Und deswegen trinken wir, es hat sich jetzt so eingerufen, Vio, keine Ahnung. Schmeckt ganz okay und die Flasche ist ganz angenehm. Und da steht natürlich so, ich sehe es jetzt gerade, deswegen komme ich da drauf, da steht natürlich so ein grüner Sticker drauf, Plant Bottle. So, 14% nachhaltiger Rohstoff, 35% wiederverwertbarer Kunststoff, 100% recycelbar. Bullshit. Natürlich. Ja, da ist halt, was da drauf steht, ist für natürlich, den Arsch. Natürlich. Kompletter Bullshit. Aber nur so viel dazu, dass ich irgendwie nicht komplett naiv an diese ganze Geschichte dran gehe. Aber ich dennoch in der Meinung bin, würden viele, viele Länder wie Deutschland so mit der Recycling-Politik voranschreiten, wie wir halt, ja, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Wir haben ja auch die Möglichkeiten, sowas zu machen. Man darf ja nicht vergessen, dass es zum Beispiel für andere Länder gar nicht finanzierbar wäre, da sowas... oder vielleicht wäre es finanzierbar, aber vielleicht haben die halt andere Sachen, die für die jetzt gerade akuter sind, als Plastikflaschen irgendwie zu recyceln. Jeder weiß, dass es scheiße ist und trotzdem fabriziert jeder Unmengen an Plastikmüll. Also, weißt du, es gibt ein paar Leute, die sind naiv, aber viele, viele, viele Leute und wahrscheinlich nicht die Mehrheit, aber trotzdem genügend wissen es und machen es trotzdem. Und so wäre es wahrscheinlich auch in anderen Ländern, dass das bürgert sich irgendwie so ein und aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist richtig, leider so. Ein bisschen absolut blöd. Aber interessant ist das trotzdem, dass da sich wohl was in der Flaschenherstellung sozusagen verbessert. Fand ich mega interessant. Ja, ist natürlich auch dann hat da irgendwie so eine absurde Formel gesagt, so bla bla bla, das hat sich so irgendwie geändert. Das hat die, ich sag jetzt mal, ja gut, jetzt PET-Industrie das halt gemacht, weil der Super-GAU gedroht hat, so, weil es wohl wirklich nicht ganz so gesund war, was da ans Wasser abgegeben wurde. Ja, aber da hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man ganz viele Sachen, also zum Beispiel WLAN, ja? Wer sagt uns eigentlich, dass absolut diese WLAN-Geschichte nicht schädlich ist für uns? Mhm. Vielleicht ist die nach 30 oder 40 Jahren schädlich, weil kriegen wir dann alle Krebs. Genau, es kann keinen Langzeittest geben, weil es das so lange noch nicht gibt. So, und PET-Flaschen sind jetzt auch noch nicht so lange Usus. Also auch da können die uns alles erzählen und es kann gut sein, dass die Generation meiner Tochter dann die erste ist, die drastische Schäden davon trägt. Absolut. Oder so. Also es ist halt immer so eine Sache. Beste Beispiel ist wahrscheinlich Asbest. Das fanden alle jahrelang super. Mhm. Und auf einmal heißt es du. Also kannst du im Endeffekt so einen Plutoniumstab fressen. Also das ist fast schon heilend dagegen. Nee, ist halt, ja. Also es gibt so viele Sachen mit diesen ganzen elektrischen Geräten, die wir heutzutage benutzen. Und wie gesagt, WLAN, Strahlen und das ist alles voll mit Strahlen. Ich finde zum Beispiel schon interessant, ich habe ja jetzt diese Katze, ja, diesen süßen Kater zu Hause, der übrigens gestern kastriert wurde. Ja. Und heute... Je suis Olaf. So sieht es nämlich aus. Und heute schon wieder wie das blühende Leben durch die Wohnung rennt, wo ich mir so denke, Hut ab, die Eier abgeschnitten bekommen und einen Tag später ist der schon wieder on the top. Aber was ich sagen wollte ist, man merkt bei diesem Tier, und ich weiß, dass es bei Katzen allgemein so ist, dass die enorm feinfühlig sind für zum Beispiel sowas wie elektronische Schwingungen oder so. Also wenn du zum Beispiel... Wenn der vom Fernseher sitzt und ich bediene die Fernbedienung, dreht er sich um. Echt? Ja, also das kann kein Zufall sein. Also entweder hört er es so, dass ich da drauf drücke, aber es ist eigentlich für mich fast geräuschlos. Mhm. Aber wenn er, manchmal setzt er sich halt da so hin und glotzt da in den Fernseher rein, weil da zum Beispiel Fußball läuft oder so. Und wenn ich dann, kann natürlich auch am Bild liegen, dass das Bild sich verändert und er dann Fragen zu mir guckt, aber... Egal, auf jeden Fall ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich manchmal das Gefühl habe, so die sind ein bisschen feinfühliger für den ganzen Scheiß, der so um uns herum schwirrt die ganze Zeit, von dem wir ja nichts mitbekommen. Vielleicht will er dir auch einfach nur einen bösen Blick zuwerfen, weil er das gerade interessant fand, was da lief. Das kann er doch gar nicht, der kleine Olaf. So ein süßes Tier. Ist das ekelhaft. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn wenn du nachts aufwachst und dann liegt da so eine Katze an dir angekuschelt. Das ist so schön. Ich kann es verstehen, wenn man allergisch ist, aber also jetzt, als er da zum Tierarzt musste, habe ich zum ersten Mal begriffen, dass es nicht ein Tier, also ist ein Tier, aber nicht ein ganz normales Haustier ist wie so ein Kaninchen oder so ein Scheiß. Er ist ein Familienmitglied. Das kann ich nur so sagen. Die kapieren so extrem viel mehr als ich hatte ja halt bis jetzt nur so Kaninchen und so ein Dreck halt, was man sich da anschafft, wenn man bescheuert ist. Meerschweine und Hamster und Fickzeug. und bei diesem Kater habe ich halt immer das Gefühl, ja, der reagiert auf einen, der steht in der Tür, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Das ist ein vollwertiges Familienmitglied für mich. Natürlich steht er nicht an erster Stelle, aber es ist nicht einfach nur so ein Haustier, wie sie früher Haustiere für mich waren. Also, hattest du früher Haustiere? Naja, eben die aufgezählten, und ich hatte auch früher mal einen Hund, aber da war ich 9 oder 7 oder irgendwie so. Wir hatten den nicht lange, weil wir konnten ihn dann nicht mit auf die Flucht nehmen. Ja. Logischerweise. Wäre ein bisschen verdächtig gewesen, mit so einem Hund in Urlaub zu fahren, also um Freunde zu besuchen. Was habt ihr mit dem Hund gemacht? Verschenkt oder? Nee, den hat meine Oma väterlicherseits übernommen, und wir haben den auch nochmal wiedergesehen dann, nachdem die Grenzen aufgegangen sind. Und das war ein ganz ergreifendes Erlebnis. Der Hund war, ähnlich wie jetzt der Kater, war der Hund total fixiert auf meinen Vater. Der Kater ist jetzt auf mich fixiert, und der Hund war immer total fixiert auf meinen Vater. Und dann war es so, meine Oma, die hatte noch einen anderen Hund, hatte dann eine Zeit lang zwei Hunde. Und von meinem Vater, der Bruder, dessen Schwiegereltern haben dann unsere Hunde übernommen. Unseren Hund übernommen, zusätzlich zu seinen Giraffen. Jetzt habe ich's. Hat dann unseren Hund übernommen. Und dann waren die hier halt mal zu Besuch. Und war natürlich bei meinem Vater, seinem Bruder, der mittlerweile auch hier wohnte. Und mein Vater hat die besucht jedenfalls. Ist dann... Das ist doch dieser Familiennachzug, von dem alle sprechen da jetzt. Das ist genau das, ist da passiert. Auf jeden Fall hat er dann natürlich den Hund besucht und pipapo. Und dann ist mein Vater gegangen. Und der Hund hat so gejammert und ist durchs Fenster, also das geöffnete Fenster, muss man dazu sagen, gesprungen, um meinem Vater hinterhergerannt, während der mit dem Auto gefahren ist. Mein Vater hat erst irgendwie so nach... Fenster? Was? In welchem Stock war das Fenster? Es war nicht Erdgeschoss, so ein Zwischending zwischen erstes Geschoss und Erdgeschoss. Es war so ein Haus, also das war jetzt für einen Hund machbar. Ja. Die Frau geht ans Telefon. Auf jeden Fall ist er dann hinterhergerannt, und nicht gerade eine kurze Strecke. Also ich war zu klein, um es jetzt noch richtig einschätzen zu können, aber es war schon eine lange Strecke. Und dann guckt mein Vater halt irgendwann so in den Rückspiegel und sieht den Hund. Also ich rede jetzt ich rede jetzt nicht von 10 Kilometer oder so, aber es waren bestimmt, ich würde jetzt mal schätzen, so 3,5-4 Kilometer. Mhm. Und mein Vater ist ja ein sehr kaltherziger Mensch, aber da muss man sagen, habe ich auch gemerkt, dass es ihm mehr ausgemacht hat als einfach nur so ein... Guck an. Also mit Hunden, da kriegt mein Vater offensichtlich. Jeden. Mit Lebewesen aller Art, außer mit Menschen, kann man sagen. Naja, gut. Gibt's ja auch genug von, muss man sagen. Ja, da kann er sich das Beste mal rauspicken. Gut, was, gehen wir ins Bett oder was? Ich habe noch so viele schöne Themen, aber das müssen wir dann einfach beim nächsten Mal machen. Ich habe noch eine Frage an dich für die nächste Sendung. Ja. Wann startet eigentlich die Wurstschneider-Kickstarter-Aktion? Ja, das Thema Wurstschneider, das ist ein Thema, das sich natürlich nie ganz wegdiskutieren lässt aus meinem Leben. Ja. Aber aktuell konzentriere ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr auf die Schaufensterpuppe. Also da, glaube ich, ist mehr zu holen. Ach, tatsächlich, ja? Ja, glaube ich schon. Um jetzt mal ein bisschen Stress aufzubauen, auch mir gegenüber. In der nächsten Sendung möchte ich unbedingt den Telefon-Gag-Check machen. Ich muss ihn machen. Ja. Es ist halt nur noch die Frage, wo man diesen am besten ausführen kann. Ja, ist natürlich die Frage. Mein Gag, ich würde den ja so gerne mal erzählen, den Gag. Nee. Nicht? Nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, denn ich wollte heute zum Schluss ein Lied spielen, das ich für Roger Willemsen rausgesucht habe. Ach, Roger Willemsen, rest in peace. Ja, und Wollermann. Ich wollte jetzt die Stimmung ein bisschen, ja, ich sag das auch nicht aus Juxendollerei. Wenn ich schon Roger Willemsen hier gerade anspreche, muss man natürlich immer wieder diesen Satz sagen, den er jedenfalls bei mir prägend hinterlassen hat. Und damit können wir eigentlich die Sendung beenden. Ich denke auch. Und nicht wundern über das Lied. es hat nicht direkt was mit Roger Willemsen zu tun, aber ich finde es einfach schön. Und darum geht's ja. Was ist der Satz? Der Satz ist folgender und wie gesagt, dann ist hier Schicht im Schacht. Chris, also Roger Willemsen hat mal gesagt, und ich werde mich jetzt definitiv versprechen, es gibt das Privileg des öffentlichen Redens und das muss man nutzen. Danke für den Abend und danke für die süße Nacht. Ich hab dich nach Haus und du hast mir das Glück gebracht. Oh, deine Augen fragen, wie soll ich dir sagen, verrückt gemacht. Oh, ohne es zu wissen, hast du mich beim Küssen immer so höflich angelacht. Danke für den wissen.